Einen schönen guten Abend alle zusammen. Ich begrüße euch recht herzlich zu unserem zweiten großen Podium auf der Ferienuniversität 2012. Unser Titelthema heute Abend ist ja Kommunismus und Psychologie, Beiträge zu gesellschaftlicher und individueller Emanzipation. Und ich begrüße auf dem Podium heute Moritz Markart, den Klaus-Jürgen Bruder und zu meiner Rechten Anna Sieben. Ich möchte Sie ganz kurz vorstellen. Ich denke, Moritz Markart wird mittlerweile vielen ein Begriff sein, enger Wegbegleiter von Klaus Holzkamp und ich glaube, das reicht eigentlich an diesem Punkt. Er wurde schon x-mal vorgestellt. Nein, wichtiger ist vielleicht noch zu meiner Rechten Anna Sieben vorzustellen. Anna Sieben ist Diplompsychologin und Doktorandin sowie Lehrbeauftragte und wissenschaftliche Hilfskraft an der Ruhr-Universität Bochum. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich queerfeministische Psychologien, Geschichte der Psychologie, Kulturpsychologie und feministische Theorien über den Körper. Und kürzlich hat sie zusammen mit Anna Scholz ein Buch veröffentlicht unter dem Titel Queerfeministische Psychologien, eine Einführung. Und zu meiner Linken noch Klaus-Jürgen Bruder. Er ist Psychoanalytiker, Professor für Psychologie an der FU Berlin, Vorsitzender der Neuen Gesellschaft für Psychologie und seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich Geschichte der Psychologie, Psychoanalyse, postmoderne Geschlechterbeziehungen und der Diskurs der Macht. Und er hat auch zahlreiche Veröffentlichungen vorzuweisen, unter anderem Subjektivität und Postmoderne, der Diskurs der Psychologie und zahlreiche Artikel, unter anderem das postmoderne Subjekt oder die Verdrängung der Frage nach dem Sinn, Psychotherapie und der Diskurs der Macht. Und bevor wir gleich in die Diskussion oder in die Inputs der Referenten einsteigen, möchten wir uns auch noch vorstellen. Zu meiner Linken sitzt der Dennis. Dennis ist Teil des Orga-Teams und kommt aus Freiburg und hat dort auch die Kritische Psychologie-Initiative mitbegründet. Und mein Name ist Marcel, ich bin auch Teil des Orga-Teams und habe eine ähnliche Initiative in Trier gegründet. Und bevor wir das Wort an die Referenten übergeben, wollten wir noch ein paar Gedanken diesem Podium vorausschicken, weil wir der Meinung sind, dass der Titel Kommunismus und Psychologie einige Missverständnisse hervorrufen kann. Es wird heute Abend nicht um Psychologie oder Psychologen in der DDR gehen und es wird auch nicht um die Analyse der Subjektivität des gemeinen Sowjetmenschen gehen, sondern ist unser Anliegen, drei kritische Psychologien miteinander ins Gespräch zu bringen und zwar in einem ganz spezifischen Fokus. Wir meinen, dass alle drei Ansätze, Moritz Markart kritische Psychologie, Klaus-Jürgen Bruder, der von einem poststrukturalistisch-psychoanalytischen Standpunkt aus argumentiert und Anna Sieben von einem queer-feministischen oder Expertin ist für queer-feministische Psychologien, dass alle drei im Prinzip das Doppelmoment kritisch tragen, nämlich einmal bezogen auf die Kritik des traditionellen psychologischen Mainstreams, als auch im gewissen Sinne auch Gesellschaftskritik mit in den Ansätzen verkörpern oder wiederfinden können und unter anderem eben zum Beispiel in der Kritik der sozialer Normierung von Selbstverständnis. Und seitdem der global verallgemeinerte Kapitalismus in seiner vielleicht größten Krise seit den 30er Jahren steckt, ist auch Kapitalismuskritik, grundlegende Kapitalismuskritik, als auch die Frage nach Alternativen wieder en vogue. Und es reflektiert unter anderem eine Konferenz, die 2009 und 2011 mit großer Resonanz in den USA stattgefunden hat, wo, man könnte schon fast sagen, Pop-Ikonen wie Zizek, Bourdieu, Negri oder Terry Eagleton über The Idea of Communism debattiert haben. Und in dem Kongressband heißt es, dass diese Idea of Communism die Potenz hat, das theoretische Denken zu revitalisieren und die entpolitisierende Tendenz des Spätkapitalismus rückgängig zu machen. Und an diesen Impuls wollen wir anknüpfen. Warum also nicht den marxischen Kommunismusbegriff in diese Diskussion hier führen? Zeichnet sich doch sein Werk eben durch eine grundlegende kritische Analyse der Gegenwart mit der Perspektive ihrer Veränderung aus. Und ich denke, es ist selbstverständlich, dass wir damit an ein Kommunismusverständnis anknüpfen, das emanzipatorischer Art ist. Also Kommunismus mit Marx zu denken heißt, eine klassenlose Gesellschaft, also die Aufhebung des Kapitalismus zu denken, an dessen Stelle eben die freie Assoziation tritt, in der die freie Entwicklung eines jeden Bedingungen für die freie Entfaltung aller ist. Und man könnte noch eine ganze Menge weiterer Überlegungen anstellen. Kommunismus ist also eine Gesellschaft, in der die assoziierten Produzenten, heißt es bei Marx, ihren Stoffwechsel mit der Natur unter gemeinsame Kontrolle bringen, statt von ihm als von einer blinden Macht beherrscht zu werden. Kommunismus ist also kein idealistisches Nirvana, sondern vielmehr die konkrete Möglichkeit, bei Marx heißt es, die wirkliche Bewegung über den kapitalistischen Status quo hinauszugehen. Insofern, wenn man den Blick auf Psychologie wendet, ist vielleicht interessant, dass eigentlich die Mainstream-Psychologie in aller Regel nicht wie Marx gerade in dem Zitat angeführt, Bewegung bringt, sondern dass die Mainstream-Psychologie eigentlich vielmehr das falsche Leben, jetzt frei nach Adorno, verfestigt, also Herrschaft und Ausbeutung stützt. Und so drängt sich eigentlich die Frage auf, ob mit Kommunismus nicht ein Fluchtpunkt gewonnen ist, nicht nur das falsche Leben, sondern auch die falsche Psychologie aufzuheben. Und insofern möchten wir unseren Podiumsteilnehmern und Teilnehmerinnen die Frage stellen, im ersten Teil dieses Podiums, kann oder soll Kommunismus ein positiver Bezugspunkt für die Psychologie sein? Und je nach Antwort, welcher spezifische Beitrag ist eigentlich von den jeweiligen Ansätzen her zu erwarten? Was ist der intendierte emanzipatorische Gehalt der jeweiligen Ansätze und haben sie diesen überhaupt? Wir würden also jetzt zunächst eine erste Runde machen, wo alle drei die Chance bekommen, 15 Minuten zu dieser Frage Stellung zu nehmen. Ihr bekommt dann jeweils kurz die Zeit für Verständnisnachfragen. Danach gehen wir noch in einen zweiten, etwas allgemeineren Teil, wo jeweils 10 Minuten für die Referenten, für die Referentin zur Verfügung stehen. Und dann gibt es wieder Verständnisfragen und die allgemeine Diskussion. Ich wünsche uns also einen ganz spannenden Abend und würde jetzt zunächst das Wort an Moritz Marquardt weitergeben. Okay, also die Frage Psychologie und Kommunismus kann man als die Frage stellen, ob Kommunismus oder Sozialismus mit real existierenden Menschen möglich ist. Und das wäre das, wo die Psychologie vielleicht was zu sagen kann. Jetzt ist es schon 12 Jahre her, dass Johannes Agnoli, ehemals Politologieprofessor an der FU, geschrieben hat, nicht nur der Markt weitet sich aus, auch die Aporie im Denken, im Tun, im Zusammenleben. Der Emanzipation stehen harte Bedingungen und schwere Zeiten bevor. Und die mühselige Arbeit des Maulwurfs. Hier gilt es, die Utopie, die viel Geschmähte, von der Assoziation der Freien und Gleichen aus der Verbotszone zu befreien, in die interessierte Ideologen der Ideenlosigkeit, die Vertreter rationaler Vernunftlosigkeit, die gedrängt haben. Die Orientierung an der Utopie ist der einzige reale Ausweg aus der Inhumanität, in der sich die Weltgesellschaft befindet. Das heißt, diese Assoziation der Freien und Gleichen, Männer und Frauen einschließend, die sollen in einen, wie Marx das formuliert haben, rationellen Stoffwechsel mit der Natur kommen. Und das ist ein Menschheitstraum, der wesentlich älter ist als Marx. Und wer diesen Traum sozusagen realisieren will, wer diese Perspektive nicht aufgeben will, der muss sie immer wieder aktualisieren. Und das aber auch vermittelt mit historischer Selbstkritik, weil es ja Versuche dazu gegeben hat, die relativ katastrophal waren. Marx hat diese Perspektive so genannt, dass er sagte, indem Marx Kritik nichts anderes tut, als an der dreifachen Basis der Arbeit, ihren materiellen Produktivkräften und ihren schon unmittelbar gesellschaftlichen Charakteren festzuhalten gegen die herrschende Privatmacht, begründet sich die sozialistische Perspektive als bestimmte Negation. Das heißt, Kapitalismus ist damit negativ bestimmt als Nicht-Sozialismus. Und man sagt, Sozialismus ist die Verbindung dieser Vorstellung mit Vorstellung der Arbeiterbewegung, kann man es auch nochmal allgemeiner fassen, nämlich als Nicht-Kommunismus. Und dann würde ich schon mal die Sache so umdrehen, Kommunismus ist das, was noch nicht ist, und Kapitalismus ist das, was nicht geht, nicht gehen kann, aber gehen muss. Insofern wäre Kommunismus also alternativlos, um das mal mit Angela Merkel zu sagen. So, vor diesem Hintergrund ist jetzt sagen, dass sozusagen auch eine Psychologie, die eine emanzipatorische Perspektive hat, das mitrealisieren muss. Und das Problem, das Agnoli zitiert, ist ja, dass es nicht mehr die Partei ist, die immer Recht hat, sondern dass es der Markt ist, der immer Recht hat. Und die, die das bezweifeln, sollen als Spinner dastehen oder anders formuliert, je beschissener die Bedingungen sind, desto mehr muss das Utopische diffamiert werden. Und zwar deswegen, weil die Urverursacher der heutigen Lage ja nicht Utopisten sind, sondern Realpolitiker. So, damit geht es auch um die Frage der Rolle der Utopie für eine kritische Psychologie mit kursivem K. Für mich selber war historisch gesehen, also biografisch gesehen nicht historisch, das Utopische schon Teil meiner katholischen Kindheit in einer rheinischen Kleinstadt. Da habe ich oft und gern in der Kirche ein Lied gesungen, dessen erste Strophe folgendermaßen lautete. Wir sind nur Gast, ich will es jetzt nicht singen, wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruhe mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu. Wir sind nur Gast auf Erden, wer will das bestreiten? Wandern ohne Ruhe, wenn ich an Mobilitäts- und Flexibilitätsdruck denke, an Migration, dann sind ja, glaube ich, durchaus Erfahrungen der Moderne und der Postmoderne subsumierbar. Mit mancherlei Beschwerden, da scheint mir das von der Säuglingskolik bis hin zur Krise und Depression alles mit drin zu sein. Und der ewigen Heimat zu, das ist natürlich die Frage. Was nun jetzt die Frage der Heimat angeht, finde ich bemerkenswert, was ich in meiner Kindheit noch nicht wusste, nämlich, dass Ernst Bloch in seinem Werk Das Prinzip Hoffnung im letzten Satz sagt, hat der Mensch sich erfasst und das Seine ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet, so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war. Heimat. Zurück jetzt zum Kirchenlied. Die dritte Strophe heißt, nur einer gibt Geleite, das ist der liebe Christ. Er steht uns treu zur Seite, wenn Ahalles uns vergisst. Diese Zeilen verloren dann für mich mit der Zeit das darin enthaltene Tröstliche und ich kam dann mehr zum vorletzten Satz des Brechtschen Prinzips Hoffnung. Da steht nämlich, wonach die Wurzel der Geschichte, der arbeitende, schaffende, die Gegebenheiten umbildende und überholende Mensch ist. Ich kam also zu einer Auffassung, die mit jener konvergiert, die in einem anderen Lied enthalten ist, das ich immer noch ganz gerne singe. Und in dem steht, uns aus dem Elend zu erlösen, das können wir nur selber tun. Das ist die Internationale. Was aber jetzt das Kirchenlied und die Internationale zeigen, ist, dass das Utopische viele Wurzeln hat, viele Wege hat und unterschiedliche Akteure hat. Und das Utopische ist sozusagen das Bild einer besseren Gesellschaft von vielen Leuten. In einem Gespräch zwischen Ernst Bloch und dem ja doch utopiekritischen Adorno, der von Ernst Bloch Teddy genannt wurde, heißt es, ich glaube, Teddy, wir sind uns hier alle einig, die wesentliche Funktion, die Utopie hat, ist die Kritik am Vorhandenen. Wenn wir aber die Schranken nicht schon überschritten hätten, könnten wir als Schranken sie gar nicht mehr wahrnehmen. Und Adorno antwortet darauf ein bisschen komplizierter. Ja, die Utopie steckt jedenfalls wesentlich in der bestimmten Negation dessen, was bloß ist und das dadurch, dass es sich als ein Falsches konkretisiert, immer zugleich darauf hinweist, was sein soll. Ist aber im Prinzip richtig. Und das heißt, im emphatischen Begriff der Wahrheit ist die richtige Einrichtung der Gesellschaft mitgedacht, so wenig sie als Zukunftsmodell schon auszupinseln ist. Da haben wir jetzt auch schon darüber diskutiert. Das heißt, der Witz der Sache ist der, auch in der Psychologie, dass man gucken muss, dass man im Wirklichen versucht, das Mögliche zu eruieren, wenn man das Wirkliche nur begreifen kann, wenn man das Wirkliche schon mitbedenkt und dann zu den entsprechenden kategorischen Imperativen kommt, was ich nicht ausführen will. Wenn man jedenfalls davon ausgeht, dass die gegenwärtige Verfasstheit der Gesellschaft die Entfaltung menschlicher Möglichkeiten behindert, dann hätte eine emanzipatorische Psychologie die Aufgabe, jene menschlichen Möglichkeiten auf den Begriff zu bringen, die in der vorfindlichen Psychologie begrifflich unterschritten sind und in der bürgerlichen Gesellschaft real behindert werden. Also das, was in der bürgerlichen Gesellschaft uns real behindert, wird in der traditionellen Psychologie, das ist eben schon gesagt, sozusagen so formuliert, dass es wie eine ewige Wahrheit erscheint. Und was wir machen müssen als Psychologen und Psychologinnen, ist, dass wir das, was die Gesellschaft real behindert, sozusagen nicht begrifflich verdoppelt wird, sondern dass man das begrifflich auf den Punkt bringt. Mit Gramsci könnte man sagen, es geht nicht darum, Widersprüche zu harmonieren, sondern sie auf den Begriff zu bringen. Das würde eben bedeuten, auch die Begriffe der Psychologie daraufhin zu untersuchen, inwieweit sie menschliche Lebens- und Erlebensmöglichkeiten verkürzt, und zwar verkürzt um eine allgemeine Perspektive, in der also formbestimmte Vorstellungen letztlich blind universalisiert werden. Und wenn uns das gelingt, und das ist ja Aufgabe, glaube ich, jedweder kritischen Psychologie, und ich denke eigentlich auch jedweder Psychoanalyse, wenn uns das gelingt, diese Verkürzungen und so weiter, die ausgeblendet werden, auf den Begriff zu bringen, dann hätten wir schon mal Folgendes geleistet, dass nämlich eine als objektiv sich gerierende traditionelle Psychologie in Wirklichkeit als parteilich blamiert wäre. Als parteilich insofern nämlich blamiert, als ihr ganzes methodisches und begriffliches Instrumentarium daraus hinausläuft, die Zustände, in denen wir leben, als unvermeidlich, universell und so weiter darzustellen. Und damit wäre dieser Objektivitätsbegriff problematisiert und in gesellschaftliche Widersprüche eingelassene Konzepte sind eben unvermeidlich parteilich und das müsste also rausgearbeitet werden. Wesentlich ist, dass kritische Psychologie, wie ich sie jedenfalls verstehe und auch im Laufe meiner Auseinandersetzung meine besser verstanden zu haben, wo ich auch immer wieder zu neuen Fragen gekommen bin, das ist ein sehr weites Feld, jedenfalls wie ich sie verstehe, kann und will und soll kritische Psychologie Menschen nicht sagen, wie sie zu sein oder wie sie zu leben haben. Das hängt vor allem damit zusammen, dass Freiheit und Emanzipation nicht als fremdbestimmte Norm oder Normierung gedacht werden können. Der Standpunkt der Kritik der kritischen Psychologie als marxistischer Subjektwissenschaft sind nicht perfekte Menschen in beliebigen Verhältnissen, sondern eben Verhältnisse, in denen kein Mensch mehr ein verächtliches Wesen ist. Sofern diese Perspektive gedanklich und real verallgemeinerbar ist, steht sie einer normativen Auffassung auch von Aufklärung entgegen. Standpunkt der Kritik der kritischen Psychologie ist also eine spezifische Kritik gesellschaftlicher Verhältnisse und also eben nicht eine Norm zu setzen. Und insofern ist in dieser Intention das Utopische und das Utopische gefasst als eben die Vorstellung eines Kommunismus als eine anzustrebende Perspektive, ist das sicherlich nicht eine konkrete Handlungsanleitung, aber die Aufforderung, nicht davon abzulassen, diese Maulwurfarbeit, von der Angeli gesprochen hat, wirklich zu leisten. Und ich denke mir auch, dass das, was wir hier jetzt machen, diese Art von Maulwurfarbeit ist und dass wir schon relativ viele Maulwürfe sind und dass das eigentlich ganz gut ist, wenn man das verbreiten kann. Und das heißt auch gegen den Radikalismus des Marktes. Und der Markt ist ja eine Anarchie, das ist die Anarchie der Spießer. Und gegen diese Anarchie der Spießer müsste man eben die radikale, fundamentale, an Emanzipation ausgerichtete Kritik aufrechterhalten werden, die sich, und das kommt wieder Adorno, nämlich sich permanent der fast unlösbaren Aufgabe stellt, weder von der Macht der anderen noch von der eigenen Ohnmacht sich dumm machen zu lassen. Was ich immer finde, ist, dass solche Veranstaltungen ein schönes Zeichen dafür sind, dass das offensichtlich geht. Der Verlust einer utopischen oder auch kommunistischen Utopie wäre sozusagen die Universalisierung des Status quo und ein Festhalten an unrealistischen und beziehungsweise die bloße Reminiszenz an historisch diskreditierte Lösungen wäre eine sozusagen heruntergekommene, auf den Hund gebrachte Utopie. Die Vernunft der Utopie scheint mir zu bedeuten, historisch entstandene Fragen menschlicher Emanzipation auch dann offen zu halten, wenn historisch entstandene Lösungen noch keine befriedigenden Antworten gebracht haben. Und das ist wieder keine Norm, sondern ich würde mal mir überlegen können, dass das wohlverstandene Eigeninteresse jedes und jeder Einzelnen an der Utopie ist. Jetzt bin ich unter der Zeit geblieben, da haben die anderen mehr Zeit. Vielen Dank. Dankeschön. So, wir wollen euch jetzt die Möglichkeit geben, Nachfragen zu stellen, aber bitte nur Verständnisfragen, weil für die Diskussion wird später noch Zeit sein. Also wir würden jetzt Fragen sammeln, Verständnisfragen, die dann an Morus geben, der sie dann kurz beantworten kann und dann gehen wir weiter. Nur ich habe eine Verständniszeile, die mich schon länger beschäftigt, die der Utopie. Die der Utopie-Frage beschäftigt mich, weil ich noch nicht ganz begriffen habe, worauf du da eigentlich Bezug nimmst. Also weil Marx und Engels die Utopie relativ abschätzig behandelt haben und eben eigentlich eher die Notwendigkeit von einem Studium der historischen Entwicklung und einem Verständnis der historischen Entwicklung, einem Verständnis der Gesellschaft und des Menschen als Grundlage gesehen haben, die Veränderbarkeit der Gesellschaft und eben Veränderbarkeit des Menschen zu denken. Und wozu genau brauchst du jetzt diesen Utopiebegriff, um eigentlich die Veränderbarkeit darzustellen, die sich doch eigentlich aus der historischen Entwicklung sozusagen entwickelt? Also ich brauche ihn, um im Denken über die Realität und das, was Realität festzucht und zusammenschnürt, sozusagen überlegen zu können, was eigentlich Entwicklungen und Perspektiven und Denkrichtungen sein können, die über das Jetztsein hinausweisen. Es ist mir natürlich klar, dass man sagen kann, dass eigentlich ja auch sozusagen der Versuch, sozusagen der Klassiker war, sozusagen von der Utopie zur Wissenschaft zu kommen und dann auch zum wissenschaftlichen Sozialismus, was nicht so richtig geglückt ist, weil die Frage dieses Verhältnisses, dieser Perspektive total in Wissenschaft aufzulösen, möglicherweise auch gar nicht so funktioniert. Wir hatten ja gestern Abend schon dieses Verhältnis von Kopf und Leidenschaft und wo Marx sagt, die Kritik ist keine Leidenschaft des Kopfes, sondern der Kopf der Leidenschaft. Und dass dieses Verhältnis von Kognition und Emotion und dieses Treiben und diese Möglichkeit, auch andere Leute einzubeziehen, dass das ein Begriff oder dass das die Funktion dessen ist, Utopie als Negation der Universalisierung des Jetzt daran festzuhalten. Und zwar nicht so, dass man damit genau weiß, was man macht, sondern dass man andere Vorstellungen entwickeln kann, wie ein humanes Zusammenleben aussehen könnte und dass das was ist, was sich natürlich permanent verändern muss und in verschiedenen Diskussionen verfolgt werden muss. Möglicherweise habe ich auch ein bisschen biografische Prägung in dieser Frage. Wir haben ja über das Verhältnis von Aktualgenese und biografischer Prägung gesprochen. Ich heiße natürlich schließlich mit Vornamen Morus und dieser Morus ist ja derjenige, der die erste Utopie geschrieben hat. Und der erste übrigens auch, der die Schwierigkeiten der Gesellschaft auf das Privateigentum zurückgeführt hat. Und vielleicht ist das bei mir auch so ein bisschen eine biografische Prägung. Ich will nicht sozusagen, das ist auch nicht die Funktion von Utopien, die Emanzipation und Befreiung sozusagen zum Märchen zu machen, sondern dieser Versuch, Gesellschaft zu verändern, ist das, was mit Utopie immer verbunden ist. Und deswegen brauche ich das. Wenn es Leute gibt, die es nicht brauchen, habe ich gar nichts dagegen, wenn sie trotzdem mit mir zusammen für eine bessere Gesellschaft kämpfen. Dann vielen Dank, Morus. Ich würde jetzt das Wort an Anna Sieben weitergeben. Ja, vielen Dank erstmal. Vielen Dank erstmal für die Einladung und Organisation der spannenden Diskussion. Ich möchte gerne auf zwei Fragen antworten, ein bisschen getrennt. Ich würde gerne erst auf die Frage der Emanzipation eingehen und dann auf die Frage zum Kommunismus eingehen, die mir, das sage ich ganz offen, ein bisschen Unbehagen zunächst gemacht hat. Aber ich möchte mit der Frage der Emanzipation beginnen. Queerfeministische Psychologien setzen sich alle zum Ziel, Unterdrückung und Ungleichheit aufzuheben, die an das Geschlecht oder die Sexualität einer Person gebunden ist. Das vereint alle möglichen verschiedenen Ansätze, die wahrscheinlich, wenn man die Frage nach der Utopie stellen würde, auch ganz unterschiedliche Ideen davon haben, wie eine befreite Gesellschaft aussehen würde. Als psychologische Ansätze wollen diese queerfeministischen Psychologien mindestens dreierlei. Und das ist, glaube ich, erstens, sie wollen verstehen, wie bestimmte psychische Phänomene zustande kommen, die mit Geschlecht und Sexualität zusammenhängen und die dazu führen, dass eben Ungleichheit und Unterdrückung aufrechterhalten bleibt oder erst hergestellt wird. Also es geht erstmal darum, ein Verständnis von bestimmten Zusammenhängen zu erreichen zwischen gesellschaftlichen Verhältnissen und psychischen Phänomenen, um dann eben auch zu versuchen, auf dieser Grundlage Dinge anders machen zu können oder zu verändern. Das zweite Ziel, was sich queerfeministische Psychologien stellen, ist, die Psychologie, wie sie jetzt besteht und in ihren Theorien, die sie über Geschlecht und Sexualität formuliert, zu kritisieren. Und drittens ist es queerfeministischen Psychologien ganz besonders wichtig, immer sich selbst in den Blick zu nehmen und auch das ja, kritische Bemühen und das emanzipatorische Bemühen auf das eigene Denken selbstreflexiv zu beziehen. Das ist jetzt erstmal eine ganz allgemeine Bestimmung von dem, was ich unter queerfeministischen Psychologien verstehe. Und ich möchte das auch eigentlich nicht auf einen ganz bestimmten Ansatz reduzieren oder darauf beschränken, weil ich ganz bewusst sagen würde, dass in diesem Bereich es ganz unterschiedliche Ansätze gibt, die dem Ziel dieser Emanzipation näher kommen. Und gemeinsam mit Julia Scholz in diesem Buch, was ja auch schon genannt wurde, bemühen wir uns eben darzustellen, dass man diesem Ziel als Psychologin, als Psychologe auf ganz verschiedene Weise unseres Erachtens näher kommen kann. Und ich möchte da nur vielleicht zwei Richtungen vorstellen, queerfeministischer Psychologien, die wir in diesem Buch vorstellen. Und zwar ist das einmal die sogenannte Psychology of Women, die es seit den 1970er, 1980er Jahren gibt und die vor allem in den USA und Großbritannien entstanden ist und die sich die Erforschung von Frauen in erster Linie und von psychischen Phänomenen, wie sie bei Frauen auftreten, zum Ziel setzt. Und zwar mit dem Blick darauf, dass sie sagt, psychologische Phänomene bei Frauen wurden insgesamt zu wenig untersucht und aufgrund dieses Wissensmangels gibt es auch bestimmte Benachteiligungen und Probleme auf Seiten von Frauen. Also beispielsweise beschäftigt sich die Psychology of Women mit Themen kann man jetzt auch fast Stereotyp sagen, Schwangerschaft etc. Also da sind oft Themen wirklich, die man jetzt auch direkt mit Frauen in Verbindung bringen würde, wenn man unsere Vorstellungen hernimmt. Diese Richtung der einer queerfeministischen Psychologie kann man aus anderer Richtung wiederum sehr kritisch betrachten, weil sie eben ganz stark auf die Frau sich bezieht, weil sie ganz bestimmte Themen mit der Frau in Zusammenhang bringt, wie etwa Schwangerschaft, Mutterschaft, Erfahrung von Gewalt und damit ein ganz spezielles Bild von Frauen reproduziert. Aber ich denke, dass sie trotzdem in diesen Bereich zählt und auch sehr wichtig ist, weil sie eben ja, eine Lücke schließt, die vielleicht vorher offen war. Und vielleicht noch eine zweite Richtung, die quasi ganz anders ausschaut und ganz anders ausgerichtet sind dann tatsächlich queere Psychologien. Die gibt es bislang eigentlich erst so im Ansatz. Einige wenige Arbeiten sind dazu erschienen und die sich eben explizit zum Ziel setzt, zu versuchen, mit dieser Kategorie Geschlecht nicht zu arbeiten und die Kategorie Geschlecht zu dekonstruieren und zu versuchen, Wege zu finden, in der Forschung jenseits von dieser Kategorie zu arbeiten. Also da gibt es zum Beispiel auch Leute, die dazu arbeiten, wie man in der quantitativen Psychologie versuchen kann, mit bestimmten Methoden dieser Frage der Kategorisierung zu entgehen. In diesem Bereich wird auch dazu geforscht, wie Menschen eigentlich unter dieser Geschlechterkategorie und der Zuordnung dazu selbst leiden, und zwar einfach dadurch, dass sie in diese Zuordnung gezwungen werden. Und da haben wir auch, die eben schon bei dem Vortrag dabei waren, haben wir auch schon länger darüber gesprochen, dass es durchaus dieses Leid gibt, was durch diese Zuordnung von Menschen als Mann und als Frau erzeugt wird. Und eigentlich, was ich als queerfeministische Psychologien verstehe, gibt es noch drei weitere Ansätze, die ich jetzt hier nicht vorstellen möchte, aber die bewegen sich im Prinzip in dieser ganz breiten Spannbreite von, man könnte sagen, klassischen feministischen Ansätzen, wie sie in den 70er Jahren bearbeitet wurden, bis hin eben zu solchen queeren Ansätzen, die ganz anders ausgerichtet sind. Und dass wir das als queerfeministische Psychologien bezeichnen, oder weshalb ich das auch so verwende, den Begriff, das ist dann durchaus politisch gemeint und auch ein Stück weit wissenschaftlich, aber vor allem politisch. Und das ist eigentlich das Anliegen, zu versuchen, diese Ansätze nicht gegeneinander auszuspielen, sondern als verschiedene Möglichkeiten zu begreifen, an einem kritischen Gesamtprojekt gemeinsam zu arbeiten. Also ich denke, dass sich die Geschlechterverhältnisse in so unterschiedlichen Formen darstellen, dass es ganz unterschiedlicher psychologischer Ansichten und Bearbeitungsweisen bedarf, um dieses Feld zu verstehen und dann auch zu verändern. Und das ist dann vielleicht auch so eine Art von utopischer Idee, dass man halt versuchen könnte, mit diesen ganz verschiedenen Ansätzen zu arbeiten, ohne zu sagen, ihr macht das so und deshalb wollen wir euch nicht hier, können wir mit euch eigentlich gar nicht mehr reden. Und also ohne zu versuchen, diese Spaltungen, die auch in diesem Bereich häufig stattfinden, psychologisch zu arbeiten. Und wissenschaftlich, denke ich, kann man das auf jeden Fall als einen großen Vorteil begreifen, weil da Vielfalt immer, glaube ich, auch wichtig ist, um eine Diskussion in Gang zu halten und auch eben dieses Ziel der Selbstreflexion überhaupt zu gewährleisten. Zum zweiten Punkt, zur Frage des Kommunismus, die habe ich für mich ein bisschen umgelenkt. Und zwar habe ich mich eher gefragt, auch viel näher vielleicht, als es in der ersten Antwort der Fall war, viel näher so an der Frage dran, was heißt das eigentlich für psychologische Forschung, als an der Frage, was bedeutet, was ist meine Utopie einer geschlechterbefreiten und sexualitätsbefreiten Gesellschaft und in welchem Verhältnis steht diese zum Kommunismus. Ich habe mich viel mehr gefragt, was kann eigentlich marxistische Theorie für eine queer-feministische Psychologie bereithalten und kann aus dieser bestimmten Verbindung etwas entstehen, was uns weiterhilft, um genau dieses Ziel zu erreichen, nämlich bestimmte Zusammenhänge zu verstehen und auch anders zu machen. Und ich habe zunächst ein bisschen gestutzt, muss ich sagen, weil mir nicht besonders viele Ansätze eingefallen sind, die also jetzt zum Beispiel queere Psychologien mit marxistischer Theorie verbinden. Es gibt im Rahmen der kritischen Psychologie auf jeden Fall immer wieder oder gab es immer wieder Arbeiten, die auch aus einer feministischen Perspektive sich dem Thema genähert haben. Aber insgesamt würde ich schon sagen, dass es da ein Stück weit eine Lücke gibt oder eine fehlende Verbindung vielleicht. Oder man könnte vielleicht noch ein Stück weiter gehen und sagen, wenn man wirklich ein marxistisch orientiertes psychologisches Konzept von Geschlecht und Sexualität erarbeiten möchte, dann glaube ich, muss man da schon ein Stück weit nochmal auch ganz am Anfang anfangen. Und das heißt aber nicht, oder andersrum, das heißt nicht, dass man, glaube ich, diese Frage verwerfen sollte oder sich damit nicht auseinandersetzen sollte, weil ich andererseits denke, dass genau diese Frage, nämlich Geschlecht und Sexualität auch zu begreifen vor dem Hintergrund von bestimmten Lebensverhältnissen, eine ist, die manchmal ein bisschen zu sehr in den Hintergrund gerät. Und die Ansätze, die wir in dem Buch vorstellen und auch die wir selbst im Blick hatten, und das ist dann auch ein Stück weit eine Selbstkritik von mir, ist ein Blick auf diese Ansätze, die das manchmal ein Stück weit vergisst. Also man liest in diesem Buch von uns zum Beispiel sehr viel darüber, wie Menschen sich selber sehen, was es für Stereotype zu Geschlecht gibt, was es für Zuschreibungen zu Geschlecht gibt. Und da mag bisweilen auch der Eindruck entstehen, dass wenn man diese ganzen Zuschreibungen und Stereotype und kategorialen Eingrenzungen, wenn man die alle einfach weglässt oder sich darauf, ja, da nicht mehr darauf fokussiert, dass dann quasi alles besser wäre oder alles gut wäre. Und ich glaube, dass eine Analyse genau der Sachen, der Verhältnisse, in denen man sich bewegt, die einen eben genau dazu führen, dass man sich vergeschlechtlicht oder dass man sich als geschlechtlich begreift oder dass man eine bestimmte Sexualität lebt und keine andere. Und dass diese Frage aber auch der Tätigkeiten und der Produktionsverhältnisse und der Lebensverhältnisse, in denen man das tut, dass die ausgesprochen wichtig ist und auch bearbeitet werden soll, wenn man tatsächlich dieser Frage, in der Frage des Verständnisses von Geschlecht und Sexualität psychologisch weiterkommen möchte. So viel von mir. Ja, dann könnt ihr jetzt noch mal kurz Verständnisfragen stellen an Anna Sieben. Mir ist nämlich ganz klar geworden, du hast davon erzählt, warum überhaupt eine feministische Psychologie oder eine Forschung, eine feministische, notwendig war, ist. Hast du gesagt, dass viel zu wenig für Frauen, dass Frauenthemen eben geforscht wurde in dem Bereich. Was ich jetzt gerade also gar nicht nachvollziehen kann, weil ich das Gefühl habe, okay, also mich herum studieren hauptsächlich Frauen, es sind hauptsächlich Frauen, die Studien teilen, es sind hauptsächlich Frauen, die Studien durchführen. Wie kann es sein, dass dann zu wenig zum Thema Frauen geforscht wird? So. Okay, wir würden dann wieder sammeln. Gibt es noch Fragen? Du hast davon gesprochen, ohne die Kategorie des Geschlechts zu arbeiten. Mich würde einfach nur interessieren, wie es konkret aussieht oder Beispiel, um es ein bisschen fassbar zu machen? Ja, nur als Anmerkung oder als Frage, wenn Sie sagen, es ist so eine große Lücke in der Psychologie bezüglich Frauenforschung, rechnen Sie wie Fritte Haug und das Argument nicht dazu, die aber sehr viel wirklich gearbeitet hat und ich denke, es war auch nötig. Okay, dann Anna Sieben. Ja, also zunächst zur ersten Frage, ich finde die auch nicht. Tatsächlich ist die ja nicht trivial, also weil mittlerweile ja sehr viele Frauen Psychologie studieren und viele Untersuchungen an Psychologiestudierenden durchgeführt werden, werden tatsächlich mittlerweile auch viele Untersuchungen zum großen Teil an Frauen durchgeführt. Das ist aber eine Situation, die sich verändert hat und diese Kritik am Androzentrismus, also an dieser Fokussierung auf den Mann als Modell menschlicher Psyche, die kommt ja vor allem aus den 1970er Jahren und 1980er Jahren. Und es mag sein, dass sie in dieser Allgemeinheit heute nicht mehr zutrifft, aber wo sie auf jeden Fall noch zutrifft, ist in ganz bestimmten Bereichen. Und da kann man schon feststellen, dass es zu bestimmten Fragestellungen tendenziell mehr Forschung zu Männern gibt und man auch den anderen Fall hat, dass es zu bestimmten Fragestellungen tendenziell mehr Forschung zu Frauen gibt. Also zum Beispiel ganz klassische Bereiche ist Führungsstile, Führungsqualität, da werden tendenziell mehr Männer untersucht. Und das Thema hatten wir heute auch schon mal an anderer Stelle. Wenn es um Kinder geht und Erfahrungen mit Kindern, werden in der Regel Frauen befragt. Also ich habe eben hier noch auf dem Gang einen Aufruf zur Teilnahme einer Studie für Mütter und Kinder gesehen, wo es um das Lernverhalten von Kindern von Gestik und Mimik ging. Und da habe ich gedacht, ja genau, das ist der Punkt. Also warum werden dann Mütter und Kinder aufgefordert, teilzunehmen? Das mag jetzt noch Gründe haben, die ich nicht kenne, aber es gibt diese Fokussierung bestimmter Forschungsfragen auf Männer oder Frauen in bestimmten Bereichen, die liegt immer noch vor und die ist auch, glaube ich, wichtig, die immer noch anzugehen. Und dass bestimmte auch feministisch orientierte Psychologinnen, wie zum Beispiel Alice Eagly, sich dann explizit mit Führungsstilen auch von Frauen beschäftigt, ist eben auch dieser Situation geschuldet. Und ich glaube, solche Forschung ist nicht unnötig oder nicht obsolet, obwohl man natürlich auch dabei weiterhin kritisch darauf schauen sollte, warum man überhaupt bestimmte Forschung vielleicht braucht oder ob man die so machen möchte, wie sie dann gemacht wird. Aber diesen generellen Impuls, der ist, glaube ich, immer noch wichtig. Ist das beantwortet? Die zweite Frage, wie man ohne die Kategorie Geschlecht forschen kann, ist ein Desiderat. Also das ist nicht so, als gäbe es da Ansätze zu, die diese Frage wirklich beantworten. Es ist eher so, dass es Ansätze gibt, die dazu aufrufen in der Psychologie. Und das ist an sich schon auch ein Novum ein Stück weit, weil also diese Verbindung oder überhaupt von einer queeren Psychologie zu sprechen ziemlich neu ist. Also das gibt es auch schon ein paar Bücher zu, gibt es auch also zwei, drei Lehrbücher zu und es gibt auch einige Artikel dazu. Das ist jetzt nicht völlig neu, aber es ist nicht so, als wäre das schon ein ausgearbeitetes Forschungsgebiet, in dem sich schon ganz viele Ansätze entwickelt hätten. Und ich glaube, dass die Frage, wie man ohne die Kategorie Geschlecht arbeiten kann, haben wir auch eben schon diskutiert. Und ich glaube, die stellt sich sehr unterschiedlich, auch je nachdem, was man für eine Forschungsfrage hat und für eine Forschungsmethodik anstrebt. Und da liegt immer näher, und das wird auch von allen Vertretern und Vertreterinnen, die sich diesem Ansatz zuordnen, so gesagt, das liegt immer näher, eher mit qualitativen Methoden zu arbeiten, weil die eben nicht dieses Problem haben, dass sie die Kategorien von Anfang an, beispielsweise bei einer Varianzanalyse, festzulegen und dann am Ende auch ein Ergebnis zu haben, was an diesen Kategorien orientiert ist. Aber auch qualitative Forschung, das haben wir heute auch schon mehrmals diskutiert, vergleicht zum Beispiel und vergleicht auch an Dimensionen wie Geschlecht. Auch qualitative Forschung erhebt manchmal solche sozioökonomischen oder sozialen Variablen. Und auch qualitative Forschung kommt nicht immer umhin oder möchte auch nicht immer umhin kommen, Geschlecht mitzuerheben oder auch genau auf diese Frage Wert zu legen. Aber da kann man trotzdem, gibt es auch Untersuchungen, wo ich sagen würde, die sind ganz einfach und kommen diesem Ziel aber näher. Also zum Beispiel Studien, die erstmal Menschen befragen zu ihren Erlebnissen, beispielsweise in einer politischen Bewegung und gar nicht auf Geschlecht achten oder auf Sexualität. Und dann aber in der Auswertung feststellen, dass von den Personen Sachen thematisiert werden und die dann aufgreifen und auf diese Weise also sich orientieren an den Erlebnissen von den Menschen, die da befragt sind und eben nicht von vornherein sagen, mich interessiert, wie Männer und Frauen das hier unterschiedlich begreifen. Und ich glaube, schon mit so einfachen Techniken kann man manchmal da auch Sachen anders machen, aber man kommt nicht völlig da hinaus, das ist deshalb nicht ganz einfach. Und es gibt auf jeden Fall keine einfache Antwort auf diese Frage. Und für die quantitativen Methoden kenne ich mich leider nicht gut genug aus, aber da gibt es auch Menschen, die die Frage sehr interessant finden, wie man eben auch dort, ohne diese Kategorie vorher hineinzugeben, arbeiten kann. Und auch da ist ja neben Varianzanalyse und einigen klassischen Verfahren sehr viel mehr möglich, auch mit Daten umzugehen, ohne von Anfang an auf bestimmte Kategorien Wert zu legen. Aber da kenne ich mich, wie gesagt, nicht gut genug aus, um da jetzt Beispiele zu nennen. Und die dritte Frage, ja, vielen Dank für den Hinweis. Also das wollte ich auf gar keinen Fall damit sagen, dass das irgendwie keine Rolle spielt und dass die Arbeiten von Frigga Haug da nicht ganz wichtig gewesen seien. Und ich habe mich in meiner eigenen Arbeit mit den Arbeiten von Frigga Haug nicht so detailliert beschäftigt, weil ich mich vor allem aus verschiedenen Gründen mit dezidiert psychologischen Ansätzen beschäftigt habe und sie immer eher als Soziologin gesehen habe. Und an dem Bereich Soziologie und Psychologie und an dieser Schnittstelle, glaube ich, gibt es sehr viel. Und es gibt sehr viele Soziologinnen, die so arbeiten, dass es auch Psychologie sein könnte. Und aus verschiedenen Gründen habe ich aber versucht, mich auch ein bisschen darauf zu schauen, wer ist eigentlich, wer kommt wirklich aus der Psychologie und wer macht es innerhalb der Psychologie in dieser Weise. Und da finde ich das eben schwierig. Und dann auch die Frage, was ist eigentlich ein psychologisches Konzept von Geschlecht und Sexualität, das eben auch marxistisch orientiert ist. Und diese Frage habe ich mir bisher noch nicht so richtig beantworten können. Ja. Vielen Dank also soweit. Wir würden jetzt das Wort an Klaus-Jürgen Bruder übergeben. Ja, ich würde mit dem Zitat, das der Moritz gebracht hat, anfangen, mit dem Zitat von Bloch, dass Utopie etwas mit der Kritik am Vorhandenen zu tun hat. Also das wäre ein ganz gutes Motto, das ich über das, was ich sagen wollte, stellen könnte. Die Frage, was Psychologie mit dem Kommunismus zu tun hat, wurde ja deshalb oder dadurch erleichtert, dass sehr viel über Kommunismus gesagt wurde, das nicht die aktuellen Diskussionen berührt, nämlich den Versuch, mit der Keule des Kommunismus kritische und emanzipatorische Ansätze ins gesellschaftliche Abseits zu stellen. Allein, dass das der Fall ist, dass man das kann, dass das die Öffentlichkeit geschafft hat oder die Presse in der Öffentlichkeit geschafft hat, gibt uns natürlich zu denken, wie wir anders mit diesem Begriff umgehen müssen, der ja auf jeden Fall für einen gesellschaftlichen Zustand steht von Anfang an, der einzig mögliche alternativlos, wie Thomas Morris sagt, alternativlos als einzige Perspektive. Kommunismus kann man natürlich verschieden verstehen, je nachdem von welcher Perspektive man kommt. Ich bin hier als Vertreter der psychoanalytisch poststrukturalistischen Ansätze eingeladen. Und ich will versuchen, dieses Etikett mir überzuziehen. Ich habe diese Einladung, muss ich sagen, sehr gerne angenommen. Deshalb möchte ich das auch versuchen. Es ist nicht, wie nicht anders zu erwarten ist, sind auch in diesem Gebiet psychoanalytisch, poststrukturalistisch viele Ansätze vorhanden, viele Ansätze möglich. Als Vertreter der Psychoanalyse erstmal, um die beiden Begriffe auseinanderzunehmen, verstehe ich mich insofern, als ich von der Annahme des Unbewussten durchaus ausgehe, was ja die Psychoanalyse kennzeichnet und was sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal für die Psychoanalyse gegenüber konkurrierenden Ansätzen zu sein scheint. Diese Annahme des Unbewussten ist nebenbei gesagt auch eine Annahme, die durchaus Marx gemacht hat. Man muss also nicht unbedingt Psychoanalytiker sein, um das Unbewusste anzunehmen oder zu denken. Allerdings hat Freud einen besonderen Umgang Freud, der generell als Erfinder des Unbewussten gilt, einen besonderen Umgang mit diesem Unbewussten gepflegt und in die Welt gesetzt, nämlich den, dass er dieses Unbewusste weitgehend von gesellschaftlichen Bezügen gereinigt hat, versucht hat zu reinigen. Im Kreis der Psychoanalytiker war Adler der Erste, der damit nicht einverstanden war, was wiederum der Grund war, diesen Adler aus dem Kreis der zitierfähigen Psychoanalytiker zu streichen, und zwar bis heute, was einiges über die psychoanalytische Community aussagt. Das Unbewusste von gesellschaftlichen Bezügen zu reinigen, ist natürlich absurd. Denn die Gründe unseres Verhaltens, die uns nicht bewusst sind, haben ihre Bedingungen durchaus im gesellschaftlichen Feld, und zwar in der überwiegenden Mehrzahl. Das Unbewusste in die Triebstruktur des einzelnen Subjekts zu verlegen, statt in die Gesetze der gesellschaftlichen Organisation, war also ein folgenreicher Coup. Das ist der Punkt, in dem ich mit Moritz Marquardt einig bin. Dieser Coup war der Beginn der Psychoanalyse bei Freud. Dass dieser überholt sei, gilt keineswegs für die Mehrzahl der Psychoanalytiker, auch nicht für die, die sich als kritisch oder marxistisch verstehen, zum Beispiel Adorno, den Moritz ja zitiert. Der Punkt, den alle unter den Linken, die sich auf Freud beziehen, gerne übersehen, nicht nur Adorno, sondern auch zeitgenössische Freudomarxisten: mit der Triebstruktur verlegt die Psychoanalyse die Perspektive der Veränderung aus der Gesellschaft in die Natur oder in das Individuum oder in die Familie. Auf jeden Fall in Bereiche, deren gesellschaftsverändernde Potenz nicht gerade größer ist. Oder man könnte auch sagen, die Verantwortung für die Veränderung der Gesellschaft, die Verantwortung für die Politik derer, die Politik machen, wird den Individuen zugeschoben. Deshalb braucht die Psychoanalyse eigentlich Gesellschaftstheorie. Ob sie Marx braucht, ist wieder eine andere Frage. Warum man als Marxist trotzdem nicht auf Psychoanalyse verzichten sollte, darüber haben sich Generationen von Freudomarxisten bzw. marxistischen Adlerianern spätestens seit dem Scheitern der Revolution von 1919 in Deutschland Gedanken gemacht, die ihren theoretischen Widerhall noch bei Adorno und Marcuse natürlich und den von ihm inspirierten 68ern finden. Eine der besten Reflexionen dieser Problematik findet man bei Peter Bruckner, zum Beispiel in seinem grundlegenden Artikel Marx, Freud. Dort geht er der Frage nach, warum braucht der Marxismus die Ergänzung durch die Psychoanalyse? Dass die Psychoanalyse der marxistischen Aufklärung bedarf, das wiederum war Bruckner von vornherein klar. Das Scheitern der Emanzipationsbewegungen und Emanzipationsbemühungen, zum Beispiel wie der Revolution von 1919 in Deutschland, kann man als Ausdruck davon verstehen, dass die Subjekte nicht immer ihrem objektiven Interesse entsprechend handeln. Es ist, wie Marquardt sagt, nicht vollkommen determiniert, nämlich durch die Verhältnisse, in denen es lebt. Oder psychoanalytisch gesehen müsste man sagen, es ist viel mehr determiniert, als wir es wahrhaben wollen. Vielmehr geht es darum, dass das Individuum seine Determination verleugnet. Diese Fragerichtung oder Denkhaltung, die die Psychoanalyse auszeichnet, ist es, was der Marxismus brauchen kann und nicht die psychoanalytische Mythologie, die wir immer mit Psychoanalyse oder meistens verbinden. Man braucht nicht bis 1919 zurückgehen, auch das Scheitern der DDR oder der Sowjetunion zeigen deutlich, dass es mit der Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse nicht getan ist, wenn unbewusst die Strukturen dieser Verhältnisse reproduziert werden, im Denken und im Handeln. In diesem Sinn braucht der Marxismus die Psychoanalyse als Denkhaltung oder Fragerichtung. Dabei müsste die Determination, von der ich kurz Moritz zitierend gesprochen habe, genauer gefasst werden. Es besteht eine dialektische Beziehung zwischen Determination und Kreativität. Die Tendenzen der Beharrung stehen gegen die Impulse der Überwindung, behindern diese. Die Tendenzen der Beharrung zeigen sich im Verhalten, wie die Psychoanalyse sagen würde. Das Unbewusste zeigt sich im Benehmen, während die Tendenzen der Überwindung eher das Denken bestimmen, aber auch Rechtfertigung bestehender Verhältnisse besetzt hauptsächlich das Denken als Rationalisierung. Und die Verhältnisse, um die es geht, sind die real existierenden, die Beharrungstendenzen, diese Verhältnisse zu erhalten, sind im Interesse derer, die von diesen Verhältnissen profitieren, kurz gesagt, im Interesse der Herrschenden und ihres Anhangs. Das Absehen von diesen Verhältnissen, beziehungsweise das Ausblenden, die Abstraktion, hat Folgen. Es schützt das Interesse derer, die an der Bewahrung dieser Verhältnisse interessiert sind, vor den Angriffen durch das Interesse der Veränderung. Psychoanalyse erklärt diese Folge als Absicht, als unbewusst natürlich beabsichtigt. Zur Möglichkeit, die gesellschaftliche Determination in die Psychoanalyse einzubringen, kurz einige Gedanken. Peter Brückner, den ich schon zitiert habe, ist sozusagen mit der Studentenbewegung gestorben. Die Reaktion auf das Scheitern der Studentenbewegung, auf das Scheitern der Revolte, wie Marcuse das genannt hat, war die Postmoderne, der linke Strukturalismus oder die Hinwendung von Teilen von Linken zum Strukturalismus. Der Strukturalismus oder die Postmoderne hat die Gründe für das Scheitern der Revolte im Bürokratismus oder im Dogmatismus oder in der Erstarrung der kommunistischen Parteien gesehen und schließlich im Marxismus selber ausfindig zu machen gesucht. Meine Beschäftigung mit der Postmoderne war durchaus aus der Kritik am Dogmatismus motiviert, nicht aus einer Ablehnung des Marxismus. In der Psychoanalyse ist der Strukturalismus mit Lacan verbunden. Vom Strukturalismus hat mich die Betonung der Bedeutung des Sprechens überzeugt. Diese Betonung hat zwar Freud schon formuliert, aber prononciert ist sie bei Lacan ausformuliert. Für mich ist die Psychoanalyse von dieser Seite her zu verstehen, von der Seite des Sprechens. Sprechend versuche ich, mich zu überzeugen, die anderen zu überzeugen. Versuche ich, mein Verhalten zu rechtfertigen, sowohl vor mir als auch vor anderen. Meine Determination zu verleugnen. Die unterschiedlichen Schulen der Psychoanalyse können diesem Sprechen und dessen Bedeutung untergeordnet werden, als unterschiedliche theoretische Ausstattung des Analytikers, sich in diesem Sprechen zu behaupten bzw. in dieses Sprechen zu intervenieren. Zentral in der Form der Deutung des Sprechens des Analysanten. Während in der klassischen Psychoanalyse oder dem Mainstream der Psychoanalyse das Dreieck von Papa, Mama und Kind, wie es Deleuze genannt haben, der Bezugsrahmen der Deutung ist, halte ich es für notwendig, dieses Dreieck aufzubrechen und den Horizont der Deutung auf die gesellschaftlichen Verhältnisse hin zu öffnen. Parin, aber auch Adler, können dafür als Paten stehen, in gewisser Weise auch Lacan. Derrida, Lyotard und andere sind keine Analytiker, aber können auch bei dieser Erweiterung des Horizonts hilfreich sein. Wenn ich also meinen Ansatz psychoanalytisch poststrukturalistisch nennen lasse, so fülle ich diese Benennung in dem Sinne aus, dass Psychoanalyse gleich bedeutet Ermöglichung des Sprechens, Freisetzung des Sprechens, Lockerung der Fesseln der Verbote und Rücksichtnahmen, nicht Belehrung. Das Sprechen ist außerhalb dieser Ermöglichung, wie Lacan sagen würde, leeres Sprechen oder Laplanche Geschwätz oder Jargon, wie Adler und Adorno sagen, eben entfremdet. Also keine Belehrung. Wen wir belehren müssen, ist eigentlich nur uns selbst oder unsere Gruppe, unsere Klasse, unsere Schicht, die Intellektuellen oder genauer die Psychologen. Denen müssen wir mit der Kritik der Psychologie ihre Rationalisierungen für ihre, wie es gestern hieß, Befriedungsverbrechen aus der Hand schlagen. Dazu später. Ich könnte das, was ich jetzt noch sagen wollte, im zweiten Teil unterbringen. Okay? Ja, dann wieder Verständnisfragen. Fangen wir einfach mit der ersten Reihenfolge nach an. Verleugnung der Determination, das schließt an die Überlegung, die ich von Moos aufgegriffen habe, wir sind nicht determiniert. Das sozusagen als Gattungswesen sind wir nicht determiniert, das ist klar. Aber wir sind insofern determiniert, als das Verhalten bestimmt ist durch die unterschiedlichen Positionen innerhalb der gesellschaftlichen Struktur bzw. ökonomischen Bedingungen. Also was man Klassenverhalten sagen könnte. Brückner hat zum Beispiel eine Klassenpsychologie konzipiert oder projiziert, nicht wirklich entwickelt, aber die Notwendigkeit dazu gesehen. Das ist eine Determination, der wir jederzeit entgehen können, wenn wir wollen. Zum Beispiel nehmen wir das krasseste Beispiel, Arbeitslosigkeit oder Hartz-IV-Empfänger. Der muss nicht diese Symptome zeigen, in die diese Situation führt, also Depression oder Beschränkung seines Lebenshorizonts, aber es kostet ungeheuer viel, dem zu entkommen, weil er natürlich gegen alle Bedingungen, die gegen ihn stehen, ankämpfen muss. In diesem Sinn Determination oder umgekehrt die Frage, wie verhält sich ein bestimmtes Individuum in einer bestimmten Situation, ist nicht unabhängig von den Bedingungen, in denen es lebt. Worauf es mir ankommt, ist, unter dem Paar Determination und Verleugnung, dass wir dazu neigen, diese Determination, diese Bestimmung zu verneinen, zu verleugnen und denken und anderen gegenüber behaupten, ein bestimmtes Verhalten, das aus unserer Situation heraus zu erklären ist, sei frei gewählt. Und diese Behauptung entspricht meistens den Vorstellungen von den qualitativ hochstehen, von gutem Leben, von Begehrenswert. Und wir richten weniger unser Leben und unser Verhalten darauf ein, dass wir diesen Normen entsprechen, sondern wir denken, wir entsprechen ihnen. Das ist die Verleugnung, die ich meine bei der Verleugnung der Determination. Gesellschaftsstruktur unbewusst, das ist auch so was Ähnliches. Wenn Sie bei Gesellschaftsstruktur muss man natürlich an vorhandene oder ehemalige Gesellschaften denken, zum Beispiel DDR oder sozialistische Gesellschaften, die angetreten waren, herrschaftsfreie Strukturen zu entfalten und die es nicht geschafft haben, weil sie im Handeln der Menschen, im Handeln unterschiedlich, je nachdem in welcher Position die Menschen standen, das Verhalten fortgesetzt haben, das unter Herrschaftsstrukturen erworben wurde und diese Herrschaftsstrukturen fortsetzt. Das ist jetzt etwas pauschal, wie ich das sage, man müsste das mit historischen Beispielen füllen. Und es geht natürlich dann auch ins Eingemachte, wenn man diese Diskussion führt. Aber jedenfalls, das ist der Horizont, den ich meine. Die Strukturen werden im Handeln und im Bewusstsein fortgesetzt, und mit unbewusst fortgesetzt meine ich, dass die Menschen, die diese Strukturen reproduzieren durch ihr Verhalten, dass das denen nicht bewusst sein muss. Also die machen das nicht unbedingt absichtlich. Es gibt solche, die es absichtlich machen, aber es gibt auch welche, die es im besten Wissen und mit bestem Willen machen, wie ja Marx schon sagt, hinter dem Rücken des Bewusstseins und gegen deren Willen läuft die Geschichte. Und die Geschichte läuft, ist eigentlich die Reproduktion der Strukturen, wenn man nicht ganz bewusst etwas dagegen unternimmt. Zum dritten Punkt, Verhältnis von Kreativität und Determination. Damit ist gemeint die Relativierung der Determination durch Kreativität. Von Adler zum Beispiel, auf den ich mich immer mal wieder beziehe, stammt der Begriff schöpferische Kraft. Damit meint Adler, dass das Individuum nicht einfach das Vorgefundene reproduziert und mit dem Vorgefundenen das macht, was man von ihm erwartet, sondern das benutzt für Projekte, die möglicherweise dagegen stehen, die das möglicherweise sprengen können, eben Kreativität. Das war mit den beiden Begriffen als Gegensatzpaaren gemeint. Zu diesem Verhältnis von Kreativität und Determination hat Almut Bruder-Betzen und ich übrigens ein Buch vor ein paar Jahren gemacht, das diesen Titel trägt. Da haben wir das weiter ausgeführt. Dann danke schon mal für die erste Runde. Wir würden jetzt in die zweite Runde gehen, die deutlich kürzer ist, 10 Minuten. Haben wir unsere Referenten nochmal mit einem etwas weiteren Blick gefragt, was sozusagen wichtige Gehalte der jeweiligen Position sind und inwiefern Sie der Meinung sind, dass die jeweils anderen Positionen voneinander was zu lernen haben. Ich würde wieder zunächst das Wort an Moos Markert geben. Aha. Ja, dann würde ich eigentlich ganz gerne bei den Sachen erstmal ansetzen, die Klaus-Jürgen Bruder jetzt gebracht hat. Und zwar denke ich mir, will das verbinden damit, welche Aufgaben Psychologie in Theorie und übrigens auch Praxis hat, diese Art von Verkrustung, Reproduktion von Strukturen, Herrschaftsstrukturen aufzubrechen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Sachen. Ich würde jetzt erstmal ganz gerne auf diese Frage nach Betrieb und Gesellschaft, ich finde es sehr interessant, wie du es formuliert hast. Du weißt ja wahrscheinlich, dass sozusagen von unserer Seite aus gerade diese Trieborientiertheit der Psychoanalyse einerseits zurückgewiesen wurde, aber dass eine interessante Übereinstimmung von Adorno und Holzkamp darin besteht, dass sie beide sozusagen das Beharren von Freud auf der Triebstruktur und dem Gegensatz von Individuum und Gesellschaft durch die Unterdrückung der Triebe, dass sie gerade darin, obwohl sie es problematisch halten, die Größe Freuds gesehen haben, der nämlich sozusagen die Repression dieser Gesellschaft, ohne sie als Gesellschaft auf den Begriff zu bringen, versucht hat zu thematisieren. Und sowohl Adorno sagt in seinem Aufsatz Die kastrierte Psychoanalyse in der Auseinandersetzung mit Horney, und sozusagen Holzkamp in seinem Verhältnis über Marxismus und Psychoanalyse bringen beide diesen Gedanken. Trotzdem aber verbunden mit der Frage, oder ja, sie stellen sie natürlich anders, jeweils verschieden, inwieweit sozusagen dann doch dieses Bestehen, also diese Gedankenform, dass die Triebe antigesellschaftlich sind, sozusagen etwas sind, was dann mit menschlicher Emanzipation kollidiert. Mhm. Also ein Problem. Das ist, würde ich zumindest mal aufwerfen. Und das ist ja ein bisschen vielleicht auch damit zu tun, dass Freud auch geschrieben hat, dass Glück eigentlich in der Schöpfung irgendwie nicht vorgesehen ist für Menschen. Und das, was da für Schwierigkeiten mit verbunden ist, ich habe gerade eine Diplomarbeit, führende Diplomarbeit über die Frage des Glücks betreut, wo deutlich wurde, wie sehr verschieden nochmal die Vorstellungen auch von Leuten dazu sind. Also das wäre der eine Punkt, dass man sich mit diesen Dingen, glaube ich, gemeinsam auseinandersetzen muss. Du hast ja gesagt, dass sozusagen das unbewusste Alleinstellungsmerkmal der Psychoanalyse ist, würde ich nicht so ganz sehen. Ich würde es schon so sehen, dass es in unserer Konzeption eine wesentliche Rolle spielt, und zwar in den ähnlichen dynamischen Prozessen, wie du geschildert hast. Allerdings, das sei zugegeben, dass das, was die kritische Psychologie, wiederum kritisch gegen der Psychoanalyse, in ihrer Bestimmung des Unbewussten fasst, ohne Psychoanalyse nicht hätte machen können. Insofern habt ihr da so ein Urheberrecht, aber kein Alleinstellungsmerkmal. Zu der Frage der Determination, das finde ich auch einen relativ zentralen Punkt, auf den ich gerne nochmal hinweisen würde, von mir aus, weil nämlich, also eine des, wenn man sagt, es gibt anti-utopische Tendenzen in der Psychologie, dann ist ja sicherlich eine dieser Tendenzen zu sagen, die Leute sind durch die Verhältnisse determiniert und schon deswegen ist ja kaum denkbar, dass sie sich aus diesen Verhältnissen befreien. Und das ist ja, glaube ich, unser gemeinsames Problem. Die Schwierigkeit, oder wo wir vielleicht noch ein bisschen genauer gucken müssten, wäre, dass ich sozusagen den Determinationsbegriff in dem Zusammenhang eher nicht verwenden würde, sondern die Frage stellen, also die in den Begründungsmodus überführen würde, Determination hat ja immer sowas dann doch eben Deterministisches, in den Begründungsmodus überführen würde, und zwar insofern zu fragen, was sind eigentlich sozusagen subjektive Funktionalitäten, aus denen heraus verständlich wird, dass Leute entgegen ihren eigentlichen emanzipatorischen, sonstigen Interessen handeln und sich damit in gewisser Weise selber schaden. Aber sozusagen als eine perennierende Funktionalität, in der sie haben, und dann kann man hat man die Möglichkeit, sozusagen einerseits dieses Beharrungsvermögen zu fassen, gesellschaftstheoretisch zu fassen, und gleichzeitig aber auf der subjektiven Ebene im Begründungsmodus das nachvollziehbar zu machen. Und das wäre dann schon auch, glaube ich, ein Unterschied, wie wir das sehen, wie es beispielsweise in der sozusagen Dialektik der Aufklärung formuliert worden ist, in der ja drin steht, dass die Kulturindustrie und die bürgerliche Gesellschaft die Menschen auf das Niveau von Logen heruntergebracht haben, die sozusagen also völlig determiniert sind, wo dann auch an andere, also wird an verschiedenen Stellen aufgegriffen, und dann die eigentlich die Vorstellung, dass sozusagen der Behaviorismus mit seiner sozusagen mechanisch-deterministischen Vorstellung eigentlich einen Teil gesellschaftlicher Wahrheit enthält, und das halte ich für grundsätzlich falsch, weil ich glaube, dass der Behaviorismus eine Denkform ist, aber nicht in der Lage ist, die Funktionalitäten gesellschaftlicher und subjektiver Art zu erfassen und das in gewisser Weise auf den Hund bringt. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir da eine Reihe von gemeinsam, wie es auch ein bisschen unterschiedlichen Punkten haben und das sicher nochmal genauer diskutieren müssten. Ein weiterer Punkt, den ich für wesentlich halte, ist bestimmte, also für die Psychologie, bestimmte gesellschaftliche Themen, die auf einmal aufscheinen, aufgegriffen werden, sich mit denen auseinanderzusetzen, soweit sie wieder so tun, als wenn das, wie es ist, bleiben müsste. Also wenn man zum Beispiel die ganze Masse-Elite-Diskussion sieht oder die gegenwärtige Elite-Diskussion, dann ist damit eigentlich auch immer mitgedacht, dass es, das ist, die Elite-Diskussion ist eigentlich sozusagen die Vorstellung vom, die Stammtischvorstellung vom starken Mann, die wird sozusagen in die Soziologie und Psychologie übertragen und da wird es dann nur eben Elite genannt und die Elite wird benötigt, die Masse, die eigentlich blöd ist, auf eine gewisse Weise zu führen. Und solange man in diesen Kategorien denkt, ist natürlich kaum denkbar, dass diese idiotische Masse dann also sozusagen die Geschäfte der Gesellschaft selber in die Hand nimmt. Das andere wäre die Auseinandersetzung, sozusagen psychologische Auseinandersetzung damit, dass in einer psychologischen Forschung, wie weitgehend vorfinden, eigentlich immer nur spontane Tendenzen realisiert werden und die dann fürs Universale genommen werden. Das haben wir gestern schon mal so ein bisschen angesprochen. Und dass es für die Psychologie wichtig ist, sich sozusagen mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und zu zeigen, inwieweit in diesen psychologischen Konzepten, aber auch in den psychologischen Methoden im Grunde anti-utopische Gehalte vorhanden sind, die sozusagen darüber hinausdenken, verhindern. Und ich will jetzt nicht das weiter noch ausführen, es gibt eine Reihe anderer Punkte, von denen ich glaube, dass die Psychologie oder eine emanzipatorisch sich verstehende Psychologie eine Reihe von Kritikpunkten setzen kann, wo sie zeigen kann, dass eben das, was eben auch in Befriedungsverbrechen passiert und in dem das, was jetzt ist, immer als also eigentlich allgemein universalisiert wird, wo man das zurückweisen kann. Und dazu würde auch, wenn man in der Weise denkt, gehören, in stärkerem Maße, sicherlich in der kritischen Psychologie auch, sozusagen Geschlecht, sozusagen als Kategorie zu denken. Ich fand das jetzt für mich noch ganz interessant. Ich habe nämlich in der Lehrveranstaltung in Frankfurt die Frage Geschlecht und Sozialpsychologie mit thematisiert und hatte dabei als Seminarmaterial zwei Aufsätze, einer von Bettina Hannover, da ging es, ich weiß jetzt, wie der genau heißt, und zum anderen einen von dir aus diesem Handbuch für qualitative Forschung und habe das versucht, unter der Rubrik zu fassen, auf der einen Seite Geschlecht als Variable und auf der anderen Seite Geschlecht als analytische Kategorie, die, wenn man Herrschaftsverhältnisse analysieren will, sozusagen unverzichtbar ist und dass man das braucht, zumindest eben solange Menschen als Frauen und Männer kategorisiert werden, man diese Unterschiede sehen muss. Ob das in einer Gesellschaft, die man kommunistisch nennt, überhaupt noch da ist und ob das noch nötig ist und ob dann auch noch die kritische Psychologie überhaupt erforderlich ist, weil die Probleme, die diese Gesellschaft hat, gar nicht mehr besteht, das muss man sehen. Insofern kann doch immer sein, dass dieser Kommunismus dann Arbeitsplatzverlust für die Psychologen bedeutet. Das wäre aber nicht das Schlimmste. Eigentlich ganz nett finde ich, wie das Engels im Ursprung der Familie sagt, als er da nämlich Antwort auf die Frage geben sollte, wie eigentlich das Geschlechtsleben der befreiten Leute aussehen würde, hat er da gesagt, das werden die dann schon selber wissen und machen, so wie es ihnen gefällt, Punkt um Punkt. Und das ist was, was auch meine Vorstellung mit Kommunismus ich verbinde, und wo aber jetzt schon man natürlich die Sachen reflektieren muss. Und insofern denke ich schon, dass wir alle Gelegenheit nutzen sollten, von uns jeweils zu lernen und so eine Diskussion, wie wir die jetzt anfangen und wie wir sie wahrscheinlich zu spät anfangen, auch ein bisschen weiter zu führen. Und dass, wenn dann wieder so viele Leute da sind, die sowas alles in die Hand nehmen und organisieren, dass das dann sicher auch weitergeht. So viel erstmal, danke. Ja, auch jetzt wollen wir kurz Verständnisfragen sammeln. Ich würde gerne nochmal auf das im Endeffekt ja Kernthema jetzt der Diskussion zurückkommen, Kommunismus und Psychologie. Und da hätte ich gerne jetzt vielleicht eine ganz kurze Erläuterung, was das Kommunismusverständnis jetzt wirklich ist, von dem letzten Endes wir hier reden. So. Weil, wie ich das jetzt gerade bei Ihnen herausklingen lassen, geht es ja in erster Linie darum, eine Gesellschaft, in der freie Entfaltungsmöglichkeit für jeglichen Teilnehmer und jegliche Teilnehmerin garantiert ist. Das würde ich gerne fragen, wie Sie das verstehen, zum einen. Und zum Zweiten hätte ich noch die Frage, ob Sie die kritische Psychologie als normativ in Ihrer Richtung sehen. Also, das heißt, ob Sie der Meinung sind, dass kritische Psychologie ein Ziel hat, auf das sie hinarbeitet, oder ob kritische Psychologie eher so zu verstehen ist, dass sie in erster Linie erstmal kritisch an Psychologie herangeht, aber mit einem vollkommen ergebnisoffenen Horizont. Also, solche Verständnisfrage ist es eigentlich nicht, oder? Nein. Also, vielleicht können wir das als Frage nochmal zurückstellen, und da will ich den anderen jetzt nicht die Zeit nehmen. Das ist ja jetzt nicht eine Verständnis, also das ist ja eigentlich mehr eine Diskussionsfrage. Ne? Also ich kann mich dazu auslassen, ich fände es aber ein bisschen unfair den anderen gegenüber jetzt. Zurück auf für die Diskussion. Aber wir halten es fest auf jeden Fall. Der Begriff ist jetzt schon öfter gefallen und ich kann mit einer jetzt anfangen, bisher Befriedungsverbrechen, ja. Befriedungsverbrechen. Ja, genau. Okay. Der Ausdruck Befriedungsverbrechen geht zurück, jedenfalls soweit ich das weiß, da ist es jedenfalls thematisiert worden, auf ein Buch, das 1975 erschienen ist und das den Titel trug Befriedungsverbrechen über die Dienstbarkeit der Intellektuellen. Herausgegeben ist es von Franco Basaglia und seiner Frau und darin geschrieben haben eine ganze Reihe von Leuten, die sich damit auseinandersetzen, dass die Psychologie oder Psychiatrie die Funktion hat, die Menschen in inhumanen Verhältnissen so zu befrieden, dass sie sich nicht mehr wehren, dass sie eingekastelt werden, dass sie sozusagen angepasst werden. Und Befriedung heißt eben Anpassung an diese Verhältnisse, die Leute ruhig stellen und dass das verbrecherisch ist gegenüber den Lebensansprüchen der Menschen, gegenüber den Glücksansprüchen der Menschen, das ist damit gemeint. Mhm. Vielleicht nur so viel, ja. Dann würden wir gleich das Wort weitergeben. Ich würde gerne auf die Frage, was man von queerfeministischen Psychologien lernen kann, ein Stück weit biografisch antworten. Als Julia und ich angefangen haben, an diesem Buch zu arbeiten, waren wir gerade mit dem Studium fertig und befanden uns, glaube ich, in einer Situation, die vielleicht viele teilen, in der man das Gefühl hat, irgendwie in der Psychologie ist überhaupt kein Platz für kritische Ansätze und auch dieses Gefühl, und das, was irgendwie außerhalb gibt, gehört dann auch nicht richtig zur Psychologie dazu. Und wir haben lange Zeit damit gearbeitet, unser Buch eigentlich Psychologie und Feminismus nennen zu wollen und das quasi mit großen Fragezeichen und versehen, weil uns gar nicht klar war, ob man das überhaupt zusammenbringen kann, diese Themen. Und ich glaube, dieses Gefühl ist entstanden aus einer bestimmten Situation an der Uni und aber auch gleichzeitig aus einem bestimmten Gefühl, was sich manchmal auftut, gerade wenn man sich auch in Feldern kritischer Psychologie bewegt, wo man dann das Gefühl hat, man müsste alles ganz anders machen und man müsste sich ganz weit entfernen und es gäbe sozusagen einen Riesengraben, der klafft zwischen der Psychologie, wie man sie lernt, und dem, was man wo man seine Kritik und auch seine politischen Anliegen unterbringen kann. Und wir waren dann eigentlich sehr überrascht festzustellen, dass es ganz viele queer-feministische Ansätze gibt, vor allem halt in den USA und in Großbritannien, und dass sich viele von diesen Menschen, die in dieser Richtung forschen, eben nicht außerhalb der Psychologie bewegen, sondern auch innerhalb der Psychologieforschung machen. Und jetzt habe ich auch an vielen dieser Ansätze Kritiken und ich glaube auch, dass das wichtig ist, aber überhaupt zu sehen, dass man auch oft in kleineren Schritten zum Beispiel Kritik an bestimmter Forschung üben kann, zum Beispiel wie ein bestimmtes Experiment gestaltet ist und dass man das auch tatsächlich dann anders machen kann, finde ich, hat mir sehr die Augen geöffnet dafür, wie vielfältig so eine kritische Psychologie auch sein kann und auch, ich glaube auch, dass das notwendig ist, dass sie so vielfältig ist, weil sich eben Geschlecht und Sexualität als Themen so breit sind und so viele Formen von problematischen Machtverhältnissen daran knüpfen, dass man, glaube ich, gut daran tut, auch an ganz vielen Stellen mit seiner Kritik anzusetzen. Also vielleicht ein ganz kleines Beispiel nochmal dazu. Es gibt in der Psychologie ja sehr viel Forschung zu Geschlechterunterschieden und die auch ständig, das ist vielleicht wahrscheinlich vielen bekannt, wo ständig gesagt wird, Frauen und Männer sind ganz unterschiedlich in allen Bereichen. Und zum Beispiel wird immer wieder gesagt, dass Frauen und Männer sich hinsichtlich ihrer Aggressivität unterscheiden. Und es wird eben gesagt, dass Männer aggressiver sind als Frauen. Und da gibt es ein Experiment dazu. Ich habe leider mir das vergessen zu notieren. Das ist sehr nachlässig gewesen von mir, von wem das ist. Das kann ich aber gerne auf Nachfrage noch nachrecherchieren. Aber ich würde trotzdem gerne von diesem Experiment kurz berichten. Weil dort gezeigt wurde, dass so ein normales Setting, wo oft Aggressionsforschung stattfindet, und zwar, dass Menschen so Computerspiele machen und dass irgendwas in diesem Computerspiel so angelegt ist, dass damit Aggression gemessen werden soll. Also in dem Fall ging es darum, bestimmte Bomben abzuwerfen. Und dann wird eben geschaut, wie viele Bomben werfen eigentlich die Versuchsteilnehmerinnen ab. Und das wird dann als Indikator für ihre Aggressivität gewertet. Und das ist alles schon kritisierbar und das ist auch wichtig, das zu kritisieren. Das würde ich tatsächlich gerade kurz stehen lassen, weil was sie dann gemacht haben in diesem Experiment ist zu zeigen, dass die Tatsache, ob es einen Geschlechterunterschied gibt oder nicht, abhängig davon ist, ob die Versuchsteilnehmerinnen in der Nähe saßen von der Versuchsleiterin oder weit weg. Und zwar war da versucht worden, so ein Setting zu kreieren, das entweder anonym ist oder sehr identifizierend. Also in der einen Situation saßen die Versuchsteilnehmer irgendwie hinter so einer Wand, am anderen Ende vom Raum, die mussten ihren Namen nicht angeben, auch sonst nichts von sich angeben. Also sie kamen eigentlich rein und wurden an diesen Computer gesetzt. In der anderen Gruppe wurden die Versuchsteilnehmerinnen in die Nähe, also sozusagen direkt mit an den Tisch gesetzt von der Versuchsleiterin und mussten ihren Namen senden und ich glaube noch zwei, drei andere Angaben über sich machen. Also sie haben sich im Prinzip als Person ein Stück weit identifiziert. Und was dann festgestellt wurde, ist, dass nur in dieser Bedingung, wo die Leute in der Nähe saßen von der Versuchsleiterin, sich dieser Geschlechterunterschied gezeigt hat. Also in der Bedingung haben die Frauen weniger Bomben abgeworfen als die Männer. Während in der Bedingung, wo die Männer und die Frauen quasi am anderen Ende vom Raum saßen und das niemand mitgekriegt hat, dieser Geschlechterunterschied verschwunden ist und alle gleich viel Bomben geworfen haben. Also es ist jetzt nicht so, dass sich beide dann sozusagen friedlicher geworden sind, sondern die Annäherung fand dann auf diesem höheren Niveau statt. Aber da hat man diesen Geschlechterunterschied eben nicht gefunden. Und die Autorinnen erklären das eben damit, dass dann da andere soziale Rollen wirksam sind und soziale Normen, die eben Frauen es eher nahelegen, nicht so aggressiv zu sein. Und was ich eigentlich nur sagen möchte mit diesem kurzen Bericht von diesem Experiment, dass auch wenn ich selbst so nicht arbeiten würde psychologisch, ich sowas wahnsinnig wertvoll finde. Also einfach ein Experiment zu haben, das zeigt, dass wirklich der experimentelle Aufbau im Raum und die Frage, wie das gestaltet ist, über solche Sachen mitentscheiden kann. Und das dann auch natürlich ganz schön viel in Frage stellt, was diese gesamte Forschungsrichtung angeht. Also die Folgen eines solchen Experiments können argumentativ dann auch gravierend sein. Und das möchte ich nur als ein ganz mini kleines Beispiel nennen, um zu sagen, dass man, glaube ich, da an vielen Stellen Sachen anders machen kann in der Forschung. Und das vielleicht auch als Plädoyer dafür, dass man nicht immer gleich das Gefühl hat, man müsste dann sein ganzes Studium und alles, was man weiß, vielleicht irgendwie sofort wegwerfen. Also mein Gefühl war, dass ich das immer sehr bedauert habe und das Gefühl hatte, so gefangen zu sein dazwischen. Und ich glaube auch, dass es an manchen Punkten tatsächlich so ist, dass man auch an Punkte kommt, wo man sich von der Mainstream-Psychologie, wenn man sie so nennt, sehr weit entfernt und das Gefühl hat, dass es eigentlich geht gar nicht so. Aber ich glaube, dass es da trotzdem auch eine breite Spanne gibt an Feld, in dem man sich bewegen kann. Und das, glaube ich, kann man von queer-feministischen Psychologien lernen, das auch so zu tun. Und ja, das wäre mein, das, was ich dazu sagen würde. Okay. Okay, dann auch noch mal kurz Verständnisfragen, bevor wir dann in die Diskussion gehen. Du hast den Kursbogen im Foto vergessen. Ja, aber jetzt nochmal Verständnis. Achso, nee, ja, klar. Gut. Gut, dann scheint es keine zu geben, dann kriegt Klaus-Jürgen Bohler nochmal die Chance und dann gehen wir in die Diskussion. Ne? Endlich, die lang ersehnte. Wie war eigentlich die Frage nochmal, die ich jetzt beantworten muss? Ja, die Frage war im Prinzip, was Sie meinen, was die jeweils anderen Ansätze von Ihrer Position aus lernen könnten, sollten vielleicht sogar. Also ich muss, um diese Frage, um auf die Frage einzugehen, erinnere ich nochmal daran, was ich als psychoanalytisch-poststrukturalistisch vorgestellt habe. Die zwei Teile, Psychoanalyse, Poststrukturalismus. Die Psychoanalyse, hatte ich ja gesagt, in einer poststrukturalistischen Fassung setzt das Gewicht nicht auf die Mythologie von Ödipus und sonst was, sondern setzt das Gewicht auf die Befreiung oder Entfesselung des Sprechens in der Situation, streng gesagt, in der Situation zwischen zwei Menschen. Der eine heißt Analytiker, der andere Analysant. Wenn der Analytiker dafür Geld bekommt, heißt der Analysant Patient. Also in dieser Zweiersituation. Die Psychoanalyse beansprucht ja schon seit Freud, über diese Zweiersituation hinaus Aussagen machen zu können. Es gibt also eine sogenannte Kulturtheorie von Freud und es gab in der Nachfolge von Freud vor allen Dingen eben mit Adorno verbunden, der kein Psychoanalytiker ist, sondern die Psychoanalyse für seine Theorien benutzt, Versuche, die Psychoanalyse auf gesellschaftstheoretische Fragen zu beziehen. Von daher ist diese Tradition berechtigt oder rechtfertigt, diese Tradition, die Psychoanalyse über die Situation der psychoanalytischen Therapie hinaus zu verlängern. Die Verlängerung, da gibt es die verschiedensten Ansätze. Mein Vorschlag wäre eine Verlängerung über das Paradigma des Sprechens oder die Freisetzung oder Befreiung des Sprechens zu versuchen. Das wäre dann poststrukturalistisch gedacht. Und das heißt, was kann man jetzt damit machen für eine kritische Theorie, für eine emanzipatorische, für eine marxistische oder marxistisch inspirierte Theorie? Da kann man einmal versuchen, alle Versuche, theoretische Konstruktionen zu entwickeln, unter diesen Verdacht zu stellen, dass sie theoretische Konstruktionen sind. Das heißt, zu fragen, inwieweit sind die, wären die haltbar in einer Situation, in der das Sprechen befreit wäre, zu sagen, was es denkt, und nicht konform sich zu verhalten zu Vorschriften des Diskurses. Das wäre in jedem Moment anwendbar. Allgemeiner gesagt würde die Analyse des Sprechens auf die gesellschaftliche Verfasstheit oder die Bedeutung des Sprechens in unserer Gesellschaft rekurrieren können und müssen, in der das Sprechen hauptsächlich oder zum großen Teil über die Vermittlung der Massenmedien gesteuert, präformiert, vorgeformt, kanalisiert ist. Also Sie können das nachvollziehen, wenn Sie denken, dass alle Gespräche, ob Partygespräche, ob Gespräche am Arbeitsplatz oder ob Gespräche von Politikern, dass die immer Themen, die medial vorgegeben sind, wiederkäuen, reproduzieren und damit eigentlich zeigen, dass sie konform zu gehen versuchen mit dem Diskurs, der durch die Medien vorgesetzt ist. Also das wäre ein Beitrag, den so eine Psychologie oder so eine Richtung verfolgen könnte. Die andere Seite, die ich unbedingt noch betonen will, die nicht zu kurz kommen sollte, es ist ja in so einem Ansatz oder in so einer Vorstellung bleibt nach wie vor die Kritik des Sprechens, die Kritik der Verhältnisse, die durch dieses Sprechen affirmiert werden, zentral. Wir hatten am gestrigen Abend, glaube ich, war das, schon mal die Frage der Kritik aufgegriffen. Und wir werden uns weiter damit beschäftigen. Aber jedenfalls Kritik in dem Sinn, in dem sie so einen Ansatz notwendig macht, bleibt nicht sozusagen bestehen bei der Formulierung einer kritischen Psychologie oder einer Gegenwissenschaft, sondern Kritik ist wie einerseits Foucault zitierend genannt wurde, die Bewegung der Entunterwerfung oder wie Brückner sagen würde, die Bewegung der Insubordination, die natürlich nie ein Ende findet, solange die Verhältnisse, die kritisiert werden, nicht geändert werden, nicht geändert sind, also auch sich nicht festlaufen können oder festgefügt werden können in einer kritischen Wissenschaft, kritische Psychologie, sondern Kritik geht eigentlich über dieses Projekt der kritischen Psychologie hinaus und zielt immer auf die Verhältnisse, die diese Psychologie notwendig machen und die durch diese Psychologie wiedergespiegelt werden oder affirmiert werden oder erträglich gemacht werden erträglich gemacht werden. So viel. Okay, also jetzt die letzte Runde Verständnisfragen, dann geht es in die Diskussion. Soll ich denn jetzt mal auf die Frage von Ihnen da eingehen? Oder eben? Das können wir gleich machen. Nee? Gut, wenn es keine Verständnisfragen gibt, dann können wir jetzt in die Diskussion gehen. Also ihr könnt Anmerkungen machen und auch noch detailliertere Fragen stellen. Ich will kurz nochmal daran erinnern an die Frage von da oben. Einmal das Kommunismusverständnis der Referenten, also dass das nochmal wiederholt wird, was denn unter Kommunismus verstanden wird, weil das nicht ganz klar wurde. Und die Frage der Normativität und ob die kritische Psychologie ein Normativitätskonzept hat. Ansonsten würden wir jetzt nochmal zwei Fragen sammeln, dann ans Podium zurückgeben und dann machen wir nochmal, dass wir drei oder vier Fragen dann sammeln. Ich hatte auch nur begriffliche Fragen, und zwar würde ich gerne noch auf den Begriff der Utopie mal gerne hören, inwiefern Utopie verstanden wird als ein Zustand, der realisiert werden kann und soll, oder ein Zustand, der quasi abstrakter gehalten ist und in der Lebensrealität von jedem Einzelnen angestrebt, aber nie wirklich umgesetzt werden kann. Also ist Utopie umsetzbar oder bleibt es ein vages Konzept, was angestrebt wird, was im Endeffekt aber nie vollständig erfüllt werden kann? Ja, ich habe hab versucht, mir Gedanken zu machen über den Punkt, der an verschiedenen Stellen aufgekommen ist, was die DDR betrifft. Und bin dabei darauf gekommen, ein bisschen, dass ja, ich glaube, dass sehr stark die Frage berührt von Gesellschaftlichkeit und Individualität. Und also weil ja, das, da waren sich ja sogar schon eigentlich die meisten auf dem Podium einig, irgendwie eine kritische Psychologie, was damit zu tun hat, eben die Individualisierung von gesellschaftlichen Widersprüchen aufzuzeigen und gleichzeitig aber natürlich die Veränderbarkeit dieser gesellschaftlichen Widersprüche und der Gesellschaft durch die Subjekte zu betonen. Und da finde ich gerade bei kritischen Psychologie schön, dass sie das eigentlich erreicht, also bei der großkritischen Psychologie, dadurch, dass mit dem Materialen a priori, dass sich niemand bewusst selbst schaden kann und dass, dass man, wenn man das nimmt, man nicht nur zeigen kann, wie das Arrangement mit den Herrschenden unter bestimmten Verhältnissen funktional ist, sondern auch, wie sich diese Funktionalität mit der Änderung der gesellschaftlichen Bedingungen verändern kann. Und dass es eben ein sehr konkretes Verhältnis ist, was veränderbar ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel gerade nach Griechenland guckt, wo sich die Bedingungen rasant verändern, verändern sich natürlich auch die Funktionalität. Und es ist mit dieser Art der Analyse der, der Individuen irgendwie die Möglichkeit gegeben, eben auch diese Veränderungen abzubilden und zu erklären. Wodurch ja eben gerade, deswegen war auch vorhin meine Nachfrage mit der Utopie, meines Erachtens sozusagen die Veränderbarkeit der Gesellschaft ja schon erwächst, auch aus diesen Funktionalitäten. Dass es nicht einfach nur so ist, dass das eine Gesellschaft ist und die Funktionalitäten sind eigentlich immer restriktiv und man muss jetzt mit einer Psychologie mühsam aus einer restriktiven, eine verallgemeinerte Funktionalität machen sozusagen oder so, sondern dass eben das in den Fluss ist und sich durch die veränderte Gesellschaft eben auch verändert. Und, also ich komme gleich auf den Punkt, das sind jetzt Gedanken, die ich mir gerade gemacht habe. Wo glaube ich, also in diesem Verhältnis, was einerseits die, eben diese Verbindung zu den objektiven Bedingungen betrifft, in der Funktionalität und gleichzeitig der Möglichkeit, diese Bedingungen auch zu verändern, hatte ich das Gefühl, dass da die drei Referenten durchaus unterschiedlich sich positionieren und relativ stark, unterschiedlich stark das subjektive Element oder das individuelle Element betonen. Also der Queer-Ansatz, hatte ich das Gefühl, macht das besonders stark, eigentlich die Frage, wie wir jetzt hier in dieser Gesellschaft leben und was man daran verändern kann und wie man da sich konkret jetzt dazu verhalten kann, einfach anders zu leben. Herr Bruder hat ja auch sehr stark gesagt, dass es eigentlich vor allem um die Veränderung der Psyche der Menschen geht, dass es einfach die Gesellschaft zu verändern nicht ausreicht, wie man an der DDR gesehen hat. Und ich hatte eben das Gefühl, dass auch Moos ein bisschen stärker mit dem Utopiegedanken sozusagen auch ein bisschen weggeht von der Funktionalität und der direkten Verbindung zu den objektiven Bedingungen. Und jetzt kommt die Verbindung, die ich versuche. Entschuldigung für die Länge. Also ich hatte das Gefühl, weil das war ja mehrfach Thema auf dem Podium, dass sozusagen so ein relatives Weg von den gesellschaftlichen Bedingungen mehr hin zu einem Individuum, was davon irgendwie unabhängig, vielleicht davon auch unabhängig kritisch handelt. Und die Verbindung zu diesen gesellschaftlichen Dingen sozusagen in gewisser Weise schwächer werden, dass das auch damit zu tun hat, dass ein bisschen komischer Blick auf die DDR existiert. Also dass Klaus-Jürgen Bruder hat ja gesagt, dass die DDR quasi eine neue Gesellschaft schaffen wollte, in der es keine Herrschaft gibt, was ich historisch schwer nachvollziehen kann. Es mag sein, dass es da einige Leute gab, die das meinen zu tun, aber es war ziemlich deutlich, dass die DDR entstanden ist auf den Trümmern der Arbeiterkomitees, die spontan in den Fabriken gebildet wurden, die durch die Sowjetunion gemacht wurden, dass eigentlich die DDR von Anfang an als bürokratisches Regime aufgebaut wurde und nicht als der Versuch, Herrschaft aufzulösen. Das war nicht ein Versuch, der gescheitert ist, sondern ich denke, alle historischen Fakten, Hermann Weber hat dazu sehr gut geschrieben, zeigen eigentlich, dass die DDR von Anfang an ein bürokratisches Unterdrückungsregime war. Wenn wir jetzt kurz ein Bein setzen. Bitte? Ich wollte mich bitten, dich kurz zu machen. Ja, okay, jetzt wollte ich mal kurz sagen, man kann ja mal ein bisschen drüber nachdenken. Weil Moos hat ja einen Punkt gemacht, dass das ja sehr stark vom wissenschaftlichen Sozialismus begleitet gewesen wäre in der DDR. Und sozusagen der damit auch so ein bisschen gescheitert sei. Was eben in den Punkt gibt, wo ich das historisch auch nicht sehe, wo die DDR auf dem wissenschaftlichen Sozialismus basiert hat, sondern eben eher auf so einer bürokratischen Herrschaft. Und da würde ich ausgehen, habe ich eben das Gefühl, dass dadurch, dass da eigentlich sozusagen in der DDR ein bisschen außer Kraft gesetzt wird, die objektiven Bedingungen, auf denen das stattgefunden hat, und das ein bisschen so getan wird, als wenn da freie Individuen waren, die versucht haben, den Sozialismus aufzubauen, dass dadurch vielleicht jetzt auch die Tendenz gewachsen ist, sozusagen die Individualität gegenüber und die Möglichkeit des Subjekts, sich zu einem zu verhalten, gegenüber der begründeten Teil des Handels in den Bedingungen sozusagen überbetont wird. Das war der Gedanke, den ich transportieren wollte. Entschuldigung, Lenny. Danke. So, dann gehen wir, glaube ich, erstmal nochmal an die Referenten zurück, die das kommentieren können. Oder wollen wir noch eine? Okay, geben wir noch eine Frage und dann sollten wir das. Ich versuche es jetzt diesmal wirklich kurz. Es geht eigentlich nur darum, dass ich irgendwie ziemlich enttäuscht bin, weil ich eigentlich auf das Thema total heiß war, Psychologie und Kommunismus, klang super. Und ich habe jetzt ein bisschen was über Psychologie gehört und fast nichts über Kommunismus und überhaupt gar nichts über das Und. Also, oder ich bin zu blöd oder so, aber. Also, wie hängt das denn wirklich jetzt zusammen? Also, ihr habt eure Theorien irgendwie vorgestellt, ihr habt irgendwie gesagt, was Kommunismus für euch ist, aber wie es irgendwie zusammenhängt, habe ich nicht gehört. Okay, dann. Ja, soll ich? Oder? Wenn ihr recht euch auch anfangen. Mhm. Ja, das ist natürlich jetzt die erste Menge. Also einer der Punkte des Zusammenhangs von Psychologie und Kommunismus, der, glaube ich, hier einigermaßen nicht unisono, aber doch ähnlich rübergekommen ist, ist, dass die Aufgabe der Psychologie unter anderem darin besteht, alles, was an antiutopischen Gehalten in psychologischen Konzepten und realen Verhältnissen ist, in der sozusagen gesellschaftlichen Funktionalität aufzuklären und dazu beizutragen, dass diese antiutopischen Gehalte psychologischer Konzepte sozusagen sich nicht weiter verbreitern können. So, und ansonsten ist natürlich die Frage, dass dieser Kommunismus eine Perspektive ist. Wenn ich jetzt, also eins ist doch das zentrale Problem, womit sich jede Frage Kommunismus, Utopie auseinandersetzen muss, dass wenn man jetzt versucht zu sagen, wie das aussehen wird, dann wird das die Hölle auf Erden. Das ist der zentrale Punkt. Das ist die geschichtliche Erfahrung, die man sich klar machen muss und deswegen kann es nur eine Perspektive sein. Ich habe den Christoph, da der so ein bisschen länger geredet hat, so verstanden, ja, weil vielleicht nicht jeder weiß, wie er heißt, wenn ich jetzt auf die dritte Feuerbach-These von Marx beziehe, habe ich mir vorsichtshalber mitgebracht. Das Zusammenfallen, ja, nu, das Zusammenfallen, ich habe nicht alles automatisch im Kopf, das Zusammenfallen des Änderns der Umstände und der menschlichen Tätigkeit oder Selbstveränderung kann nur als revolutionäre Praxis gefasst und rationell verstanden werden. Denn die bloße Forderung, das Bewusstsein zu ändern, läuft auf die Forderung hinaus, das Bestehende anders zu interpretieren, das heißt, es vermittels einer anderen Interpretation anzukennen. So, das heißt, man muss die Umstände ändern, Zusammenfallen des Änderns der Umstände und der menschlichen Tätigkeit. Ist prima, ist genau richtig, müssen wir versuchen. Nur, wie kriegen wir den langen Atem hin, dass das möglicherweise noch 123,5 Jahre dauert? Und ich glaube, dieses Moment, dass man diese Idee hat und sie gleichzeitig mit einer Perspektive verbindet, die nichts festnagelt, sondern die einen den langen Atem gibt, das ist meines Erachtens in gewisser Weise die Funktion der Utopie. Wie das genau aussieht, das kann man eben nicht sagen. Es gibt ja drei kategorische Imperative, jedenfalls kenne ich drei. Der von Kant hat es so, dass die Maxime des Handels allgemein gesetzt werden kann. Die von Adorno, der sagt, alles zu tun, das ausschließlich nicht wiederhole. Und der von Marx, der sagt, dass Verhältnisse zu schaffen, in denen kein Mensch mehr ein verächtliches und so kommen drei von Adjektiven Wesen mehr ist. So, das sind, sozusagen, das kann man sagen, das sind ja Momente utopischen Denkens. Kant sieht das nur als kognitives Problem. Adorno hat eine bestimmte historische Erfahrung verarbeitet, die natürlich für allgemeinerbar ist in dieser Perspektive. Und das andere wäre sozusagen die Umstände mit zu bedenken. So, und alles, was darüber hinausgeht, wäre meines Erachtens das, wovor Adorno warnt, nämlich das Ausbinsen dieser Sachen. So, kritische Psychologie und Normativität würde ich nicht sehen, sondern ich sehe die Funktion der kritischen Psychologie, die Widersprüche aufzuzeigen, in die Menschen geraten, wenn sie ihr Leben bewältigen wollen, aber das nicht dabei rumkommt, was sie damit eigentlich vorhaben. Und dann geht es sich darum, ihnen zu sagen, du musst dich ändern, wie heißt ja nochmal dieser Fernsehphilosoph, das Lotterdijk, sondern dass man sozusagen diese Widersprüche aufzeigt und dann ist es eine Frage, wie die Einzelnen sich dazu verhalten, was sie damit anfangen wollen. Ich hätte, wenn es auch geht, gerne zu diesem Experiment was gesagt. Eigentlich ist es ja gar nicht uninteressant. Nur wenn man ein Experiment macht, muss man ja vorher schon eine Hypothese haben. Das heißt, man muss das, was da rausgekommen ist, im Prinzip vorher wissen. Dann wird das operationalisiert und sozusagen in bestimmten Kontext gebracht und dann kommen die Ergebnisse entweder raus oder nicht. Das ist ja nicht die Frage. Was ich jetzt an solchen Sachen interessant finde, ist erstens, dass man guckt, was steckt da an Begründungsmustern drin und jetzt nicht an Determination. Und das Zweite, was ich noch viel interessanter fände, dass die Leute, die in dem Experiment waren, Gelegenheit erhalten, das, was sie in dieser künstlich erstellten Situation erfahren haben, reflektieren zu können. Und dann hätte man sozusagen eine Sondersituation geschaffen, die aber mit den einzelnen Leuten aufgegriffen werden kann. Und ich meine zum Beispiel gerade, dass die ganze Forschungsrichtung hilfreiches Verhalten, ich habe ja in einem anderen Zusammenhang gesagt, wie die ein bisschen auf den Hund gekommen ist und so, aber ich meine, man muss ja sehen, dass diese Forschungsrichtung ist entstanden 1963, nachdem eine junge Frau, Kitty Genovese, in New York bestialisch ermordet worden ist und ungefähr 40 Leute dabei gestanden haben und nichts unternommen haben oder beziehungsweise ja, zu Hause am Fenster hingen, Telefon in der Wohnung hatten, aber kein Mensch irgendwie angerufen hat. Und dann war die Frage, wie kommt das eigentlich zustande? Und dann hat man angefangen, das zu analysieren und zu untersuchen. Und da gibt es eine Reihe interessanter Ergebnisse, Verantwortungsdelegation, Verantwortungsdiftion und, ist jetzt egal. So, und insofern, ich habe das auch nie behauptet, dass diese Art von experimenteller Forschung von vornherein blöd, des Teufels oder sonst wie ist. Sondern es ist die Frage, wie es gelingt, und das ist das Konzept der Reinterpretation, solche Fragen auf eine Weise zu reinterpretieren, dass die strukturellen Begrenzungen des Experiments dabei überwindbar werden. Und dann kann man meines Erachtens vernünftig über so eine Sache diskutieren und auch das, was an Erkenntnissen drinsteckt, im Verhältnis von Bornierung und Erkenntnis reinterpretieren. Und das ist aber nicht nur in den Fragen, sondern in vielen anderen Fällen auch der Fall. Ob das gehorsam ist, Konformität oder sonst wie. Also vielleicht nur als kurze Ergänzung, das würde ich auch also ähnlich einschätzen mit dem Experiment. Vielleicht kann man auch noch hinzufügen, dass ja auch eine Einbettung von vornherein des Experiments, wenn man es denn macht, wünschenswert wäre, wenn die anders gestaltet wäre. Also man kann sich ja auch vorstellen, dass man ein Experiment überhaupt erst macht, nachdem man erst mit Menschen gesprochen hat über das, was sie da eigentlich erleben. Also ich glaube, dass was interessant wäre, das Experiment quasi nicht ganz wegzulassen, aber es ist völlig anders einzubetten in den Forschungsprozess, wie das in der quantitativen Psychologie geschieht. Weil ich glaube auch das, was von dem Experiment, was ich berichtet habe, das interessiert ja nicht in der Weise, wie die Psychologie ein Experiment versteht, sondern es interessiert in dieser kritischen Auseinandersetzung, was ein Experiment überhaupt ist und was da hergestellt wird. Und da, glaube ich, kann man sehr spannende Sachen auch mit Experimenten machen, wenn man sie ein Stück weit aus diesem klassischen Schema, in das es in der Psychologie eingebettet ist, herausnimmt. Nur kurz noch als Ergänzung. Ja, die Fragen waren tatsächlich sehr, sehr umfangreich, aber ich denke, wir sollten die auch aufgreifen, weil daran sich ja erweist, wie wie tragbar, wie tragfähig das ist, was wir gesagt haben. Im Prinzip will ich nur ergänzen, was Moritz schon gesagt hat, zur Frage Psychologie und Kommunismus. Wäre aus meiner Sicht die Idee abzuleiten, dass das Entscheidende, was wir beitragen können, zwei Sachen sind. Also einmal die Funktion der Psychologen, also wenn wir Psychologen sind, jetzt nicht kritische Psychologen, sondern Psychologen sind, die Funktion dieser Tätigkeit zu hinterfragen und nach Möglichkeiten zu suchen, diese Funktion, wenn wir sehen, die hat eine herrschaftsstabilisierende Funktion, also im Sinn von Befriedungsverbrechen geht, dass wir überlegen, wie weit kann man die Zustimmung zu dieser Tätigkeit innerhalb der Psychologenschaft destabilisieren. Also es ist natürlich wichtig dabei ist solche Tätigkeiten als Psychologen werden ja ausgeführt aus vielen Gründen, die etwas mit dem sich arrangieren mit den Verhältnissen zu tun haben, allein nichts dagegen unternehmen können und so weiter. Also das wäre alles erstmal, solange wir in einer Position sind, das zu analysieren zu können, wäre das eine ganz wichtige Arbeit. Das Zentrale, was wir daran machen können, ist zu sehen, dass die Kritik der Form von Herrschaft und der Legitimation dieser Herrschaft, dass diese Kritik sowohl innerhalb der Psychologie als auch außerhalb der Psychologie ein zentrales Moment wäre, um das Funktionieren dieser unkritisierten Herrschaft zu destabilisieren. Von Brückner gibt es einen ganz wichtigen Begriff, den ich vorhin noch nicht genannt habe, aber der das theoretisch zu fassen versucht, wenn er von Massenloyalität spricht. Massenloyalität, damit meint er die Loyalität innerhalb der Bevölkerung gegenüber den Herrschenden, gegenüber der Regierung, gegenüber dem, was die tun. Und diese Massenloyalität oder die Gründe dieser Massenloyalität sowohl zu untersuchen, als auch zu destabilisieren, wäre eine Aufgabe der Psychologen und damit jetzt schon, meine ich, die Kritischen, die sich als kritisch verstehen, Psychologen. Und diese Loyalität, wenn wir genauer auf das, was ich vorhin gesagt habe, gucken, wird ganz massiv nicht nur durch ökonomische Bevorzugung einer Gruppe gegen benachteiligte Gruppen unterstützt, sondern ganz massiv auch durch die mediale Vermittlung des herrschaftlichen Diskurses. Und diese mediale Vermittlung zu kritisieren oder permanent in Frage zu stellen, wäre deshalb auch eine ganz wichtige Aufgabe kritischer Psychologie, kritischer Psychologen. Das so zum Verhältnis von Psychologie und Kommunismus. Es geht in dem Sinn, von dem wir heute ausgehen, ist natürlich Kommunismus überhaupt nicht auf der Tagesordnung. Das muss man ja vielleicht mal als Fußnote dazu sagen. Sondern es geht erstmal darum, dass die Loyalität gegenüber der existierenden Form von Herrschaft, dass die gelockert wird, mindestens gelockert wird. Und diese Loyalität zu lockern, würde auch verschiedene Strategien der Aufrechterhaltung dieser Herrschaft durchkreuzen müssen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt im europäischen Raum die Situation der Differenz zwischen den Staaten des südlichen Teils der Europäischen Union und den nördlichen Staaten haben, dann können wir sehen, dass ein Teil der Loyalität innerhalb der Bundesrepublik oder innerhalb der nördlicheren Staaten darauf beruht, dass sie darin zum Ausdruck kommen, dass es sich hier in unserer Region überhaupt kein keine Kritik oder keine Absage, keine breite Kritik und Absage in irgendeinem der relevanten Medien, muss ja nicht die Frankfurter Allgemeine sein, sondern bis hin zu Zeit und Freitag. Freitag schon muss ich ausnehmen, aber jedenfalls ein Funken der Kritik, dass die Verhältnisse, wie sie bei uns sind, von der radikalen, skrupellosen Zerstörung der Verhältnisse in der südlichen Peripherie profitieren, dass das die Loyalität natürlich produziert, die wir hier haben. Also das ist jetzt erstmal das, was ansteht und nicht der Kommunismus unmittelbar. Vielleicht wäre die Frage, die sollte man auch nochmal aufgreifen mit der DDR. Ich habe vorhin, ich räume ein, dass wenn man die Frage der DDR nur unter dem Gesichtspunkt des unpsychologischen oder der Nichtberücksichtigung der psychischen Struktur diskutiert und nicht die Objektivität, wie Sie genannt haben, berücksichtigt, dann geht man sicher fehl in dem Versuch, die zu verstehen. Aber es sind zwei Punkte, auf die ich hinweisen wollte. Die DDR ist, wenn man sie als bürokratischen Staat kennzeichnet, ist das eine analytische Kennzeichnung, bei der zu fragen ist, ob die in dem Bewusstsein und in der Zustimmung sowohl der Majorität der Bevölkerung der DDR als auch der Majorität der Bevölkerung hier repräsentiert ist. Also wenn wir von der DDR sprechen, können wir sie zwar als bürokratischen Staat analysieren, aber sie steht in der Tradition der Realisierung von sozialistischen, kommunistischen oder wie Utopien. Und daher bezieht sowohl, daraus bezieht sie die, eine Wirksamkeit sowohl in ihrer Existenz als auch in dem Kampf, in dem antikommunistischen Kampf der Regierenden bei uns. Es ging, die DDR wurde kritisiert als sozialistischer Staat, als Verwirklichung der sozialistischen Utopie und darauf basiert das ist der Kern des Antikommunismus bei uns, der wiederum Herrschaftsideologie hier in der Bundesrepublik war. Also, und in diesen Punkten denke ich weniger in der analytischen Klarheit, ob es sich um einen bürokratischen Staat handelt oder ob es sich um einen Staat handelt, der sozusagen eine Marionette der Sowjetunion im internationalen Kampf war, sondern wie wird sie rezipiert im Verhältnis zu den Hoffnungen, die in der Utopie realisiert worden sind, aufgefangen worden sind. Das ist, glaube ich, das meine ich mit psychologischer Dimension, oder das ist die Wirkung, die es auf die Psyche der Beteiligten hat, oder sowohl der Beteiligten als auch der Zuschauer. Ich denke, da könnte man das durchaus nochmal aufgreifen. Ja, erstmal zu den beiden Punkten. Vielleicht kann man auf dem Podium noch weitere Diskussionen anzetteln. Ich würde noch mal kurz an das Publikum geben. Noch mal, ja, wir haben schon recht spät, Viertel nach eigentlich. Wir könnten vielleicht noch zwei, drei Fragen oder Anmerkungen zulassen. Da waren noch ein paar, die dringend wollen. Und ich bitte euch jetzt wirklich präzise und kurz zu halten. Und auch dann kommt der Hausmeister übrigens, wollte ich nur sagen. Ah ja. Genau. Dass wir dann gleich Schluss machen können. Wo sehen Sie denn Möglichkeiten der Praxis jenseits von den akademischen Fähigkeiten, die wir das Ziel finden, gerade angesichts der medialen Zerstreuung, die Akademie einschließt? Kein Wort verstanden. Es ging darum, außerhalb des akademischen Elfenbeinturms, wo es denn da, wo man praktisch eingreifen kann. Mhm. Ja, eine Frage wäre noch, wie ist es, wie hier diese Widerwillige wenig gesagt. Deshalb bin ich so ein bisschen erkennt, aber auch der Frage, warum formulieren. Weil die Kirche nicht nur Psychologie hat, sondern auch eine Gesellschaftskritik. Ich weiß nicht, ob wir uns einig sind, dass wir Kapitalismus leben. Und dann wäre ja interessant, was habt ihr eigentlich mit Kapitalismuskritik? Und was seht ihr da als relevante Punkte, wo wir auch nicht nur als Psychologen, sondern als politische Menschen nach gesellschaftlichen Kämpfen führen würden? Okay, noch eine letzte Frage da oben. Allerletzte. Es ist auch eine Frage, so eine kleine Anmerkung. Gegen den Vorwurf der Individualisierung wirtschaftlicher Widersprüche durch die Queer-Bewegung, beziehungsweise den Queer-Feminismus, würde ich gerne die Lanze brechen wollen, dass ich glaube, dass diese Theorien nennen, nicht so ausgelegt werden müssen, dass sie gesellschaftliche Widersprüche individualisieren, sondern dass sie eben gerade erstmalig oder vielleicht in den 70er überhaupt bestimmte gesellschaftliche Bedingungen benennbar und sichtbar gemacht haben und kollektive Widerstandsmöglichkeiten von davon betroffenen Personen auf sein Konto. Okay, dann ein letztes Mal an das Podium und dann würden wir abschließen. Können Sie die letzte Frage nochmal wiederholen? Sagen Sie aber nicht einfach. Wer möchte? Soll ich wieder anfangen? Ja, okay, gut. Also was kann man außerhalb der Akademie machen? Man kann außerhalb sozusagen der akademischen Organisation, muss man ja sagen, dass vieles, was in psychologischer Praxis stattfindet, gar nicht in Universitäten stattfindet, sondern außerhalb von Universitäten oder Hochschulen. Dass vieles auch an sozusagen sonstiger Praxis da stattfindet, dass es Möglichkeiten gibt über alternative Organisationsformen. Ich habe gestern schon zum Beispiel das historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus genannt, was jetzt wissenschaftlichen Rahmen angeht, sozusagen eine Reihe von Wissenschaftlern, also hunderte von Wissenschaftlern zu organisieren, um theoretisch zu arbeiten. Ich habe auch gestern schon gesagt, dass die Psychoanalyse sozusagen mit ihrer Geschichte einer permanenten akademischen Ausgrenzung ein schönes Beispiel dafür ist, wie man offensichtlich außerakademisch mehr oder weniger völlig existieren kann. Und dass das sozusagen außerhalb möglich ist, aber dass wir sozusagen in solchen Zusammenhängen immer wieder das neu erfinden müssen, wie man das machen kann in verschiedenen Organisationsformen und dass es so allgemein gar nicht beantwortet werden kann. Was ist meine Kapitalismuskritik? Ist natürlich ein bisschen spät jetzt, um darüber zu sagen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, er ist ein System, das systematisch Ungleichheit, Ausgrenzung und Marginalisierung produziert. Und das, was die kommunistische Perspektive wäre, genau das dem entgegenzuwirken und was anderes zu erreichen versuchen. Ich will nochmal sagen, die Vorstellung oder die Erwartung, dass man hier definiert, was Kommunismus ist, geht an einer emanzipatorischen Perspektive vorbei. Und der Wassily Grossmann, der hat diesen Roman geschrieben, Leben und Schicksal, das sind ungefähr 1000 Seiten, jede Seite lohnt sich, ich habe es einfach in den Ferien mal hingekriegt, und der setzt sich sozusagen mit den Erfahrungen des Stalinismus und des Faschismus auseinander, vor allen Dingen aber mit denen des Stalinismus, und da wird auch nochmal klar, inwieweit gerade nun sozusagen der Versuch, alles festzuschreiben, an utopischem Potenzial sozusagen letzten Endes zu vernichten. Und er bringt da eine, ich weiß nicht, wie das auf Russisch heißt, aber jedenfalls die deutsche Übersetzung finde ich da einigermaßen genial, dass er sagt, es geht nicht, es hört sich jetzt so ein bisschen patriarchal an, aber ich will trotzdem sagen, es geht nicht um das Gute, dass man weiß, wie es sein soll, sondern es geht um die Güte. Mhm. Nämlich, dass Leute die Möglichkeit haben, so zu leben, wie sie wollen. Und dass sie nichts vorgeschrieben kriegen. Und das ist für mich die Perspektive kritischer Psychologie und die Perspektive des Kommunismus, Und mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie es in 123,5 Jahren aussehen wird. Das ist das Problem. Also vielleicht kurz, ganz kurzer Kommentar zur ersten Frage. Ich finde, die Akademie ist kein Elfenbeinturm und vielleicht, ich weiß nicht, ob sie es mal war, aber ich finde, sie ist es auf jeden Fall nicht mehr. Also ich weigere mich ein bisschen, diese Sichtweise anzunehmen. Also auf die Frage möchte ich jetzt gar nicht so genau eingehen, aber die Sichtweise, glaube ich, stimmt auf viele Menschen, die im akademischen Bereich tätig sind, nicht zu. Also die im hohen Maße von Sachen wie Prekarität etc. geprägt sind. Ausgrenzung und so weiter. Ich glaube, das sind Menschen, die sehr genau wissen zum Teil, was es bedeutet, irgendwie heutzutage zu arbeiten. Und da würde ich mich gegen wehren, dass das sozusagen irgendwie so eine Sphäre wäre, in der man sich da bewegt. Und also dieses Bild würde ich einfach nicht, ich glaube, das trifft nicht zu. Auf manche Menschen vielleicht, aber ich glaube, auf viele nicht. Und dann würde ich gerne noch kurz darauf eingehen, dass ich bisher mich auch zu der Frage des Kommunismus nicht eigentlich nicht geäußert habe oder die auch ein Stück weit umgangen bin in meinen Ausführungen. Und das hängt, glaube ich, damit zusammen, also dass ich mir ganz einfach unschlüssig darum bin, wie ich das Verhältnis von Feminismus und Queeraktivismus zu Kapitalismus bzw. Kommunismus fassen soll. Ich finde das alles andere als einfach und hätte hier eher sozusagen stammtischähnliche Antworten geben können. Also man kann ja zumindest feststellen, dass der Feminismus und der Queeraktivismus Bewegungen sind, emanzipatorische Bewegungen, die auch während des Kapitalismus wahnsinnig viel schon erreicht haben. Das heißt jetzt nicht, dass sie irgendwie vom Film, ich möchte da jetzt, also das ist erstmal eine Beobachtung, dass jetzt zu sagen, da glaube ich, muss man auch nicht immer 123 Jahre warten, vielleicht bis ganz viel passiert ist, aber viele kleine Sachen sind da ja auch schon passiert und deshalb finde ich es unglaublich schwierig, dieses Verhältnis überhaupt zu greifen für mich selber. Deshalb fühle ich mich auch nicht kompetent, das in der Weise zu beantworten und zu sagen, das ist der queer-feministische Kommunismus oder so etwas. Also da würde ich mich dann auch den Ausführungen anschließen. Also das weiß ich nicht und ist wahrscheinlich auch gut, das nicht zu wissen so genau. Aber ich glaube, dass man trotzdem sagen kann, da gibt es auch Entwicklungen in dem Bereich, die eben auch unter kapitalistischen Verhältnissen stattfinden. Und wie man dieses Verhältnis wiederum verstehen soll, das weiß ich selber nicht. Also da bin ich dann auf andere angewiesen. Also warum kann im Kapitalismus bestimmte Entwicklungen auch stattfinden und nicht? Und wie kann man das dann verstehen? Ich würde mich jetzt weigern zu sagen, das bedeutet eigentlich, dass das alles unzureichende Emanzipation ist oder dass das alles eigentlich nur Makulatur ist oder Befriedung oder so. Ich glaube schon, dass es in dem Bereich tatsächlich signifikante Entwicklungen gegeben haben, die auch das Leid von Menschen reduzieren. Und deshalb ist mir ganz einfach dieses Verhältnis nicht klar genug, um da was einigermaßen Professionelles sozusagen zu der Frage. Mhm. Ja, noch ganz kurz. Ich würde zur Frage nach der Kapitalismuskritik oder nach der Kapitalismuskritik würde ich sagen, ja, tatsächlich, das ist ganz richtig. Kapitalismus ist die Organisation der Ökonomie, die Ungleichheiten produziert, aber sie ist gleichzeitig die Kritik dagegen, wie soll man sagen, erschwert. Also es ist nicht, das wird gleichzeitig mitproduziert. Und warum die erschwert ist und worin die Bedingungen liegen, die zu erschweren, das würde eben eine Psychologie oder eine psychologische Perspektive, dazu würde ihr zugehören. Also das ist mein Argument für die psychologische Perspektive. Zum anderen, was kann man außerhalb des Akademischen tun, finde ich einerseits eine ganz wichtige Frage, weil es ja so ist, dass wir diese Diskussion, die wir heute Abend führen, innerhalb des Akademischen immer führen können. Also da haben wir die Möglichkeit, das zu tun. Außerhalb, wo auch Psychologie betrieben wird, also in den Arbeitsstellen, wo Psychologen angestellt sind, wo sie ihre psychologische Arbeit machen, da gibt es sehr viel weniger Vorgaben oder Möglichkeiten, das zu tun. Es gibt nicht ein freies Lehrangebot, wo man das machen kann. Und gleichzeitig ist es da eigentlich sehr viel wichtiger und sehr viel nötiger. Und deshalb bleibt es ein Stachel in unserer Bemühung. Ich kann nur dazu sagen, dass dass das noch nicht, überhaupt nicht gelöst ist, wie man das machen kann und was man da machen kann. Nur die Notwendigkeit, das zu diskutieren und darüber sich Gedanken zu machen, halte ich für ganz evident. Und deshalb ist es auch die Aufgabe, die zum Beispiel, die ich mir zum Beispiel innerhalb der neuen Gesellschaft für Psychologie gestellt habe und den Kongressen, die da gemacht werden. So viel als Reklame für die Konkurrenzgesellschaft, deren Mitglied Morus ebenso ist wie ich. Danke schön. Kassenprüfer. Alles klar, okay. Gedanken machen ist ein gutes Stichwort. Wir haben schon ziemlich überzogen. Ich danke nochmal allen Referenten und natürlich auch euch für die interessanten Nachfragen und Diskussionen und wünsche euch jetzt noch eine gute Nacht, gute Heimfahrt und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder.